Herzlich willkommen zu einem neuen Hoffer Podcast. Das ist schon die zweite Version, weil ich eben nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Ich mache das mal so transparent. Deswegen wird dieses Intro noch schneller gehen. Wir reden über das Beste und das Schlechteste aus dem Jahr 2017. Ihr kriegt jetzt auch nicht den Joke aus der ersten Aufnahme, wo die beiden Tobis, die heute Gast sind, gefragt haben. Die haben sich gefragt, wer der Beste und wer der Schlechteste ist, weil sie beide Tobis sind. Aber es sind natürlich beides die Besten, weil sie wieder dieses Jahr mitmachen bei der ganzen Sache. Genau wie letztes Jahr, Tobi Huber zum dritten Mal in Folge und du erst zum zweiten Mal. Genau, und wir reden eben über die guten und schlechten Sachen, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Wir gehen nach dem deutschen Veröffentlichungszeitraum. Das heißt, hier tauchen auch Sachen auf, die euch wahrscheinlich schon seit anderthalb Jahren um die Ohren fliegen, in Form von Preisverleihungen wie den Oscars. Aber bei uns halt tatsächlich erst ab 1. Januar 2017 veröffentlicht wurden. Genau, ich nenne ganz kurz Sachen, die ich gerne gesehen hätte in diesem Jahr. Ich glaube, bei euch erübrigt sich die Liste. Tobi hat eine sehr lange Liste, der andere Tobi auch. Aber ja, ich kann nur drei Sachen nennen, die ich wirklich ganz bewusst verpasst habe und das ärgert mich sehr. Good Time, das war ein Film mit Robert Pattinson, Get Out und Thor Ragnarok und ja, die hätte ich alle drei gern gesehen. Get Out vor allem, weil er sehr viel Oscar-Buzz auch kriegt und sehr viele davon gesprochen wird, dass dieser Film für bester Film und beste Regie und so nominiert werden sollte. Und deswegen ärgert es mich bei den Sachen und wer bei Thor wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich jetzt nicht up-to-date beim Marvel-Universum bin. Und wenn jetzt Black Panther dann in einem Monat oder so kommt oder zwei, dann fehlt mir vielleicht ganz wichtiger Input. Der kommt genau in einem Monat, glaube ich. Genau. Im Februar jetzt dann. Ja. Und da fehlt mir dann was. Jetzt habt ihr eure Stimmen natürlich noch nicht gehört. Achso. Ja, ich bin Tobi H. Sorry. Also ich auch. Also ohne H. Aber man kennt eure Stimmen aus dem letzten Jahr, wenn man das gehört hat. Und ohne ich fange jetzt einfach mit einem an. Keine Ahnung, den Witz habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber. Das ist so, ha, ah, okay. Ha. Stimmt, beide ohne H, jetzt verstehe ich. Sorry. Ich nehme mal einen der besseren Filme, die wir alle gesehen haben. So weit sind wir bei der Aufnahme vorher auch schon gekommen, aber das hat mich natürlich verbockt. Und zwar Wilde Maus mit Josef Hader. Jetzt kommt natürlich nicht mehr diese spontane Reaktion: Ah ja, den habe ich auch gesehen, weil das habe ich alles mit vorher verbockt. Das ist ein kleiner Film, ich hoffe auch aus Österreich. Ich war mir gar nicht sicher. Ja. Er spielt mit, aber schon. Ja, er spielt auf jeden Fall in Österreich. Ich spiele nur Österreicher mit. Sie sprechen eben, völlig egal, wo der herkommt. Das ist ein österreichischer Film. Würde ich auch sagen. Also auch von der Mentalität her sehr österreichisch. Ich habe dazu auch eine Kritik gemacht in diesem Podcast. Aber wollte ihn auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, weil es wirklich eines der vor allem deutschsprachigen Highlights für mich dieses Jahr war. Ich habe den dreimal gesehen, glaube ich. Ja, ich hätte bewusst mehr als einmal. Was hast du dir überlegt? Ich schaue mir den lieber dreimal an. Nee, ich musste arbeiten. Eben, das ist, wir alle in aber ich habe mich jedes Mal gefreut, ihn zu sehen. Ich auch, das stimmt, ja. Ja, es gab dann, beim dritten Mal gab es schon Stellen, wo ich dann wusste, okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber manche Stellen, also immer das Opening habe ich immer gefeiert. Also wenn es um Jack White geht und das Jack White der bedeutendste Künstler der Gegenwart ist, ich habe es immer gefeiert. Genau, also das ist so das erste auf meiner Liste. Josef Hader führt hier, glaube ich, einer der ersten Male auch Regie. Das ist nämlich wirklich ein Film von ihm. Er spielt nicht nur mit. Er hat auch geschrieben, oder? Drehbuch auch. Ich hab mir aufgeschrieben. Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller Josef Hader. Und vielleicht liegt es das daran, dass er mir besser gefallen hat als die anderen Sachen mit ihm. Also ich finde ihn auch ganz gut. Aber ich finde diese Sachen, wo er diesen Kommissar spielt, dieses Brenner oder wie er da heißt, Kommissar Brenner, da finde ich irgendwie, da nehmen sie ihn immer so raus ein bisschen. Da darf er nicht so böse sein, wie er in Interviews teilweise ist. Und das war hier, war es die volle Ladung, also sehr zynisch und makaber alles. Ich kenne ihn eigentlich nur aus Wilde Maus und Vor der Morgenröte. Den habe ich nicht gesehen, das war letztes Jahr, ne? Vor der Morgenröte. Aber es gab doch noch einen davor. Es gab halt auf jeden Fall diesen Brennerfilm, wie hieß der mit dem, irgendwas mit, nee, nicht im Himmel. Nee, der, wo sie in Graz waren. Genau, das ist der. Doch, das ist der. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Der Kommissar? Das ist doch am Anfang des Films beim Arbeitsamt. Er ist nur ziemlich abgefuckt, aber er ist eigentlich immer ein Kommissar. Ich kenne die anderen Teile auch nicht, ich habe die anderen auch nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, der vierte Teil, wo er Kommissar Brenner spielt. Und das ist so der Teil, wo er voll abgefuckt ist scheinbar schon und deswegen gar nicht mehr seinen Job aktiv eigentlich ausübt und eben selber zum Tatverdächtigen wird. Aber da geht es gar nicht drum. In Wilde Maus, wer den Podcast hören will, hört sich den an, weil da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht groß nochmal erklären, was Wilde Maus ist. War für mich auf jeden Fall unter den Highlights. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging oder ob ihr den eher kacke fandet, aber... Ja, ich habe hier ein Sternchen daneben. Ein Sternchen heißt bei dir mega, mega geil. Das ist gut, ja. Ist gut, okay. Das aber bei Justice League ist auch ein Sternchen, habe ich wohl. Nee, bei Justice League ist keiner. Ach so. Okay. Das ist aber dann direkt der zweite gute Film dieses Jahres. Das ist der zweite gute Film. Wir haben uns eigentlich bewusst entschieden, dass wir Justice League nicht ansprechen. Ich wollte nur Justice League rauslassen heute. keine Lust, schon wieder jemand ein blaues Auge zu schlagen. Nee, eben, das war letztes Mal schon echt sehr schmerzhaft. Ich habe mich gerade so davon erholt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas habt. Also, du meinst ja, du hast eine sehr kurze Liste. Also bei dir kommt nicht so viel zusammen, was du angeblich gesehen hast dieses Jahr. Naja, gesehen habe ich schon bestimmt mit dem kleinen Zeug 20, 30 Filme. Aber ich glaube, so außer Split habe ich nichts gesehen, was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen, Split. Split, unbedingt, hol den nach. Ja, ich wollte den echt anschauen. Der kam ja auch, glaube ich, Februar oder März raus. Und eben seit einem Dreivierteljahr lobe ich James McAvoy über alles einfach. Der ist so gut in diesem Film. James McAvoy ist einfach großartig. Split steht bei mir auch unter den besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich fand den richtig, richtig gut. Ja, den hätte ich gern gesehen. Gibt es auch einen Podcast zu, deswegen braucht man hier auch gar nicht spoilern, weil das steht... Kann man, glaube ich, auch gar nicht so großartig spoilern. Man kann sagen, worum es geht, aber... Man kann vielleicht schon sagen, der Regisseur, also die Leute sollten nicht ein völlig ernsthaftes Psychodrama erwarten, wo es rein um die Psyche von den Menschen geht und alles ist ganz nüchtern und ernsthaft und so. Der Film ist schon ein bisschen abgefahren, so wie M. Night Shyamalan-Filme halt Shyamalan-blam-blam. Die sind immer so ein bisschen abgefahren. Das ist immer irgendwie der Twist-Master und sonst was. Und die Filme, ob sie gut sind oder schlecht sind, haben immer irgendeinen Teil drin, wo man sagt, okay, das ist schon ein bisschen fern der Realität, sag ich mal. Und eben der Film nimmt das Thema auch nicht ganz so ernst, wie man es in einem psychologischen Drama sonst nehmen würde vielleicht. Also, weil es halt um eine gespaltene Persönlichkeit geht. Wenn wir vorhin gerade schon bei österreichischen Filmen waren, habt ihr die Hölle Inferno gesehen? Der Titel sagt mir was, aber ich glaube nicht. Ich fand den richtig scheiße. das war ein österreichischer Film. Das war ein österreichischer Film, der hat, glaube ich, auch in Wien oder so gespielt. Ach so. Und irgendwie die Hauptfigur wird irgendwie Zeugin eines Mordes und der Mörder ist dann hinter ihr her. Okay. Und doch, ich habe den gesehen, stimmt. Ja, klar, mit Tobias Moretti. Ja, Tobias ja. Tobias Moretti spielt mit. Der auch in, genau, der war auch in dem Brennerfilm. Das war dieser andere Kollege von ihm oder so. Tobias Moretti kann ich ihn eh schon nicht so ab und in dem Film ist er auch noch unsympathisch und dann kommt alles zusammen, wie es zusammen gehört. Fand sie ihn gut, oder? Nee, ich fand den richtig schlecht, aber ich war so überrascht, weil er irgendwie in der Presse relativ gelobt worden ist. Ja. Als Genrefilm oder so, aber ich fand den echt einfach nur bescheuert. Also auch eher Fernsehniveau. Ich weiß nicht, warum das ins Kino gebracht wurde. Es war nicht sehr hoch. Nicht gut gemacht. Die Story war irgendwie ein bisschen doof. Und beim Schriftrichter, also könntest du auch gesehen haben, theoretisch. Ich denke nicht dran. Also ich finde, keine Ahnung, also es war auch alles relativ unlogisch dafür, dass der Film relativ viel auf Realismus gesetzt hat. Ja, es war irgendwie so der Volksthriller, so von Bild produziert. So kam es mir irgendwie vor, alles sehr reißerisch. Von Bild gibt es immer, sind aber diese ganzen Produkte, sind immer die Volkszahnbürste und das Volksauto und das war der Volksthriller fürs Kino oder so. So kam er mir vor. Der wollte einen auf Schweigen der Lämmer machen, hat es aber irgendwie nicht ganz geschafft. Nicht sehr originell und ja. Aber also ich hab ihn nicht so schlecht in Erinnerung gehabt, dass ich ihn überhaupt in Erwägung gezogen habe für die schlechtesten des Jahres. Aber wenn man bei Volksfilmen ist, das ist eigentlich der Tatort. Ich würde sagen, der Tatort ist der Volksfilm. Der Tatort ist wirklich der Volksfilm, jede Woche. Das ist wirklich ein Format, das man sterben sollte, aber wahrscheinlich in der Unterzahl mit der Meinung. Ich kann auch noch was Schlechtes nennen, wo ich sogar glaube, dass wir den alle gesehen haben. Und zwar, ihr habt den sicher verdrängt und wusstet nicht mehr, dass es dieses Jahr war. Ich hätte es auch nicht gewusst, nur Gott sei Dank schreibe ich immer, wenn ich was Schlechtes sehe, mir das gleich auf. Und zwar Die schönen Tage von Aranjuez. Jetzt denkt ihr vielleicht bei dem Titel erstmal, hä? Ich erwarte es. Ich erinnert. Ich glaube schon, das ist der Dialogfilm, oder? Genau, der Dialogfilm. Das ist wirklich die Definition von der Dialogfilm. Das ist eigentlich ein Podcast. Das ist so übel, das ist von Wim Wenders. Das ist eh schon den musste ich nicht sehen, zum Glück. Und ich habe ihn, glaube ich, zwei oder dreimal auch gehabt. Und das ist einfach nur zwei Leute, die, ich glaube, in Spanien irgendwo auf einer Veranda sitzen und sich miteinander unterhalten. Ich habe nicht recherchiert. Ich glaube, es ist ein Theaterstück oder irgendwie sowas. Ich hab recherchiert. Also das ist entweder neu, also auf jeden Fall ist es eigentlich, als würde ein Gedicht vorgelesen werden. Und dazu siehst du halt zwei Leute, die das vorlesen, mehr oder weniger. Ja. Schrecklich. Und das Problem war auch für mich, ich kannte die Schauspieler nicht, das heißt, die sind für mich jetzt auch immer gebrandmarkt mit diesem Film, weil ich habe nämlich ihn nochmal, erst letzte Woche oder so war das in so einem Film, wie hieß er, Django. Ja. Django Reinhardt, er spielt einen berühmten Musiker, der, glaube ich, Zigeuner ist und in der Nazizeit gelebt hat. Und wenn ich ihn sehe mit seinem komischen Oberlippenbärtchen, ich war fix und fertig sofort. Also das ist echt schlimm, diese Schauspieler sind für mich auch, die sind durch. Also der Film war so schrecklich langweilig. Also klar, wenn man den mehrmals sehen muss, ist es natürlich noch übler. Aber schon beim ersten Mal, also es geht mir mit Wim Wenders immer so, es wird so aufgesetzt, es wird immer so erzwungen, oh, das ist ein künstlerischer Film, streich dir übers Kinn, ist das nicht deep, was wir hier reden? Aber nee, also ging echt gar nicht. Also das war das erste Schlimme, was ich dieses Jahr gesehen habe. Aber wenn wir bei sehr übertrieben künstlerischen Filmen sind, hätte ich noch Rückkehr nach Montauk. Ja, Montauk. Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber den fand ich auch ein bisschen... Ja, der war halt so... Er war sehr, sehr, sehr tiefgründig und es waren sehr, sehr tiefgründige Gespräche über eine sehr, sehr tiefgründige Beziehung und... Ja, das ist halt so ein klassischer Film, First World Problems von besser verdienenden Menschen. Ja, das waren einfach nur reiche Leute, denen langweilig war, so... Sorry. Nee, es war einfach nur eine alte Liebschaft, die nochmal aufflammen sollte und komischer Age-Gap auch zwischen den beiden, was ja. Schon ein bisschen weird war. Und nee, auch unglaublich bedeutungslos. Ich kann nicht mal sagen, wie der Film ausgeht. Ich wüsste gar nicht mehr, was die Schlusspointe von diesem Film ist. Wie geht er denn aus? Ich glaube, er geht einfach nur in den Flughafen. Ja, sagt, dann trennen sie sich halt wieder auf, was ja von Anfang an klar war eigentlich, aber ja. Und dann hätte ich gleich noch einen, der auch in diese Nische schlägt, und zwar Paris kann warten. Ja. Mit Diane Lane oder wie hieß sie? Und Alec Baldwin. Für 3 Minuten. Ich glaube, Alec Baldwin ist 3 Minuten. Also, es ist halt ein Film, man sieht sie ungefähr 1,5 Stunden lang irgendwelches Zeug essen und sich von irgendeinem, was ist der, Franzose anbaggern lassen und dann, der Film war echt einfach nur. Aber der Film bringt so ein gewisses französisches Filmfeeling schon rüber, wo du so denkst, okay, ist sehr unangenehm, aber das hat er zumindest. Der andere französische Film, ich weiß leider nicht, wie der hieß, Paris irgendwas. Barfuß in Paris. Eine Dame in Paris? Eine Dame in Paris. Ich glaube, es war eine Dame in Paris. Ich habe 4 Filme dieses Jahr, wo Paris im Titel war. Den fand ich da viel schlimmer. Den habe ich gar nicht gesehen. Das war das der, wo sie sich um diese Frau kümmern musste. Genau, und dann mit dem Obdachlosen abhängt und also wirklich schrecklich. Also so eine geistig Behinderte, die vermutlich wieder nicht geistig behindert sein soll, wie das bei den französischen Filmen oft ist. Oder andersrum. Nee, das ist echt so. Diese Liebesbeziehungen sind immer echt abgefuckt bei denen. Und dann mit einem Obdachlosen anbandelt, weil sie mit ihrem Leben so unzufrieden ist und eine rassistische alte Frau und also so völlig nach Kochbuch. Ah, Moment, ist es. Nee. Ah, da gab es doch noch so ein. Ach nee, das war ein anderer Film. Du meinst die fabelhafte Welt der Pauline. Das war. Aber der war Moment. Nee, aber, nee, das war das letztes Jahr, ne? Nee, es gab so einen Film, der lief auch. War auch ein französischer oder so und irgendwie so ein alter Griesgram wohnt in seiner Wohnung mit seiner Frau und die lädt dann irgendwie die Obdachlosen der Nachbarschaft zu sich ein. Ja, ja. Also ich, die Flüchtlinge, ich, das die ja, genau, das Haus voll. Ich fand den Film gar nicht so schlecht tatsächlich, aber. Ja. Wie hieß denn der? Der war halt eher seicht. Ja. Da komm ich auch nicht mehr drauf. Ah, oh, shit. Ich bin auch nicht sicher, ob der dieses Jahr war. Nee, ich glaube schon, aber das war nicht mit die Welt der. Die Familie Payan, das war ein anderer, aber das war, glaube ich, dieselbe Schauspielerin, kann das sein? Dieser das mit der. Weiß ich nicht mehr. Oh mein Gott, aber ja, diese französischen Komödien, das merkt man schon. Also, das spricht schon nicht dafür, wenn du die nicht mal mehr auseinanderhalten kannst. Ja. Alles ist irgendwie der gleiche Brei und dieselben 3 Schauspieler auch gefühlt immer. Also, nee. Aber ich hätte gleich noch einen guten französischen Film, und zwar Elle. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Habe ich nicht. Auch wieder sowas, was mich sehr ärgert, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte ihn nicht in meiner Schicht oder so. Der war, glaube ich, auch im Scharfrichter, oder? Das kurzzeitig. Ich habe ihn im Metropolis gesehen. Ja. Also hätte ich gern gesehen, also weil der sehr provokant aussah, der Film. Ja, war auch. Ja. Also ist auch. Ich glaube, der Grundplot war, dass ein Einbrecher kommt zu ihr ins Haus, in die Wohnung, keine Ahnung, und vergewaltigt sie. Ja. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch habe. Ja. Und irgendwie ist es danach so, dass stalkt sie ihn oder ich weiß gar nicht. Also, ja, sie beginnt eine Liebesbeziehung mit ihrem Vergewaltiger. Ja, also es ist schon sehr französisch. Aber das sind die französischen Sachen, wo ich auch mal mich reindenken kann, weil das ist nämlich nicht als Komödie verpackt, sondern das ist halt ein sehr verstörendes Drama oder irgendwas. Und das finde ich, da kommen auch gute Sachen aus Frankreich. Und diese Komödien, das ist einfach überhaupt nicht mein Segment, wenn die damit irgendwas machen. Ein Chanson für dich. Ja, oh Gott. Das ist so schlimm, also wie so ein Kriegsdrama. Also Erinnerungen werden wach aus dem Jahr, die ich verdrängt habe. Und die habe ich nicht mal auf meiner Liste der schlechtesten Filme, weil sie halt so vergesslich sind. So, das stimmt. Ich vergesse sie einfach 3 Wochen später. Ein Dorf sieht schwarz, noch so eine. Oh Gott. Wobei ich den auch nicht so schlimm fand. Der war nicht schlimm, aber das ist. So ich finde, das sind alles die gleichen. Da gab es doch noch diesen einen mit diesem kleinen Typen, wo sie sich dann den ganzen Film drüber lustig machen, dass er kleinwüchsig ist. Und da machen sie sich halt drüber lustig, den ganzen Film über, dass er schwarz ist, bis er dann integriert ist. Da mit dem Kleinwüchsigen machen sie sich halt lustig, solange bis er integriert ist. Das ist immer das Gleiche. Na ja, klar ist das ein sehr simpler Film, aber deswegen, also kann man ihn ja trotzdem, gehört halt eher ins Fernsehen, das stimmt, aber angucken kann man ihn trotzdem. Also. Ja, er war jetzt nicht scheiße, aber nach dem 4. Mal hat es mir dann doch gereicht. Mir hat es nach dem 1. Mal gereicht. Ja. Ich fand den schrecklich kitschig auch. Es war ja so, es war schnulzig ohne Ende. Also. Aber mit dem Theaterstück am Ende, wo dann sein Sohn ihn selber spielt. Und ja. Entschuldigung, Mann. Aber stand da nicht das wahre Begebenheit? Nee, das war auch sein. Aber das ist ja immer dieser wahre Begebenheit, das ist ja immer so basiert darauf, dass es mal einen Arzt im Dorf gab und die waren ein bisschen rassistisch. Das heißt nicht, dass es das Theaterstück unbedingt gab oder dass der Sohn ihn gespielt hat. Allein, also ich glaube schon nicht, dass das Dorf eine Theaterproduktion gemacht hat, die sich dann nur darum dreht, dass der Arzt irgendwie ein bisschen kacke behandelt wird in dem Dorf oder so. Also, ich meine, das Lustige ist, das wäre ja nicht mal ein Thema, was verkehrt ist, weil, also Rassismus ist ein Thema, was gerade auch in Frankreich wieder sehr aktuell ist. Aber wenn man es halt dann immer so platt verpackt irgendwie, also das, ja, weiß nicht. Ich finde, solche Filme sind halt immer für tatsächlich Rassisten Ausrede, sich über Schwarze oder kleinwüchsige Leute tatsächlich lustig zu machen, weil sie denken, ach, in dem Film ist es okay, drüber zu lachen. Weil es halt tatsächlich als Witz aufgebaut ist, was es halt im Grunde nicht so wirklich ist. Ich meine, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt Filme wie Brügge sehen und sterben, der ist überhaupt nicht politisch korrekt, dieser Film. Der macht sich, glaube ich, über Kleinwüchsige lustig und... Über Schwarze auch. Aber ich glaube auch, ja. Und mega witzig, da lache ich mich tot. Ja, aber halt, er kommt dann am Ende nicht mit... er kommt am Ende dann nicht mit einer Moral daher und sagt so, ja, eigentlich... Eben. So, eigentlich ist es okay, wenn du ein bisschen rassistisch bist, weil du dir Mühe gibst. Oder irgendwie so, weißt du, dieses Rechtfertigen davon. Und eben, das... In normalen, in guten Filmen, wo das thematisiert wird, das nicht gerechtfertigt, sondern die Figur steht dann auch als Rassist da. Ja, damit ich auch was Positives wieder nenne. Also Split haben wir gerade schon genannt. Und den habt ihr, glaube ich, beide nicht gesehen. Also La La Land muss ich jetzt hier auf jeden Fall mal ich hab, der ist jetzt auf Amazon Prime. Ich habe die erste halbe Stunde, beziehungsweise ich habe das erste Lied von Emma Stone noch abgewartet. Und dann musste ich diesen Film ausmachen, weil ich ihn so furchtbar beschissen fand. Bist du generell jemand, der Musicals nicht mag? Oder? Also ich habe nichts gegen Musicals, aber also dieses als sie da mit ihren Freundinnen da rumturnt und das war mir zu doof. Okay, krass. Das war mir einfach zu doof. Also, und ich habe fast den ganzen Soundtrack hören müssen. Ja, stimmt. Ich immer wieder. Ich tue wieder mit Bescheid mit dem Soundtrack. Ich fand den wirklich gut, muss ich sagen. City wirklich of sehr Stars. Gut, nee, und ich würde auch nicht sagen, dass Emma Stone und Ryan Gosling die besten Sänger sind. Ich bin echt ein Laie. Was Ryan Gosling ist der beste Sänger. Ja, optisch, ne? Das ist ein guter Sänger optisch. Der hat eine Indie-Band. Was? Ja. Ryan Gosling, wirklich eine Band, okay. Ryan Gosling hat eine Indie-Band. Ich wusste das nur von Johnny Depp, dass der auch Musik macht. Ich glaube, Bruce Willis macht auch Musik nebenbei, aber bei Ryan Gosling war mir das noch nicht bekannt. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich da reinhöre. Also, ich finde nicht, dass der größte Sänger an ihn verloren gegangen ist, aber es hat einfach gepasst. Ich finde, sie haben auch nicht ihm Musikstücke in diesem Film gegeben, die so Hugh Jackman-mäßig von ihm erwarten, dass er da irgendwie, keine Ahnung, was für Höhen und Tiefen hinkriegt. Sondern es war eben, City of Stars ist halt super locker dahin gesungen. Es ist jetzt nicht super komplex oder so. Also ich finde, das haben sie gut genutzt. Und ich fand den Film, weil es eine Hommage an Hollywood natürlich wieder ist, das ist das, warum der Film viele Oscars gewonnen hat. Aber ich fand halt die Message, die der Film letzten Endes, wenn man ihn ganz zu Ende sieht, die fand ich schon relativ gut. Aber eben, das ist auf jeden Fall ein Film, der Geschmackssache ist, klar. Ja, also fand ich sehr gut auf jeden Fall. Was ich auch noch sehr gut fand und erwähnen muss und damit komme ich in gewisser Weise, nee, dann erwähne ich den noch nicht, weil das ist so ein bisschen bei mir gesplittet, was ich halt am besten dieses Jahr fand. Dann nehme ich nochmal was wir wahrscheinlich auch alle gesehen haben, was ich völlig überraschend gut fand, und zwar 3 von Sinnen. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Oh, ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich hatte den Film, aber der Saal war so voll, da hatte ich keine Lust, auf die Treppe zu sitzen. Da bin ich draußen und habe mich mit den Schauspielern unterhalten. Ja, oh Gott, wie schlecht hast du erzählt. Oh Gott, das ist eine sehr lustige Geschichte. Da kam eine Stammkundin und meinte, also die 3 Schauspieler waren zu Besuch, während dieser Film lief und saßen draußen. Genau, du saßt draußen mit ihnen. Ja. Genau, und dann kam diese Stammkundin eben und meinte, was das nicht für 3 Trottel wären, die sich die Idee für diesen Film einfallen haben lassen. Das macht doch niemand. Und ich stand neben ihr und habe so gesagt, ja, die sitzen direkt neben ihnen, vielleicht können sie sich selbst fragen. Sie war etwas peinlich berührt. Herrlich. Vor allem fand ich die Idee groß. Also das war ein Film, der mich fast schon animiert hat, das selber auszuprobieren, weil ich das total interessant fand. Wenn man halt jetzt so 3 Wochen hätte und das ausprobieren könnte, ich hatte fast Bock, das selber auszuprobieren. Zur Erklärung, 3 von Sinn ist eine Doku. Es geht jetzt nicht um irgendwas, ein ernsthaftes Thema oder so in dem Sinne, sondern es sind 3 Jungs, die sind befreundet und jeder nimmt sich einen Sinn ganz bewusst für eine Woche und sie wechseln nach einer Woche immer durch. Also zuerst hört einer nicht, der andere sieht nichts und der andere darf nicht sprechen. Nach einer Woche wird durchgetauscht und dann wird in der dritten Woche nochmal durchgetauscht, sodass jeder einmal einen dieser 3 Sinne nicht hat. Genau. Und das ist das ganze Konzept und sie reisen währenddessen wohin? Sie sind irgendwo hin unterwegs. Das ist schon Paris, ans Meer. Genau, das ist schon Teil des Konzepts, weil dafür musst du halt eigentlich kommunizieren, wenn du irgendwo hinreisen willst oder auch mal eben nicht in deiner gewohnten Umgebung. Da muss man erstmal drauf kommen, weil man muss, wenn man jetzt nur gesagt hat, ja, jeder hat einen Sinn nicht, dann checkt man nicht, dass die nicht miteinander reden können. Die können nicht kommunizieren, weil der eine hört den anderen nicht, der nächste sieht ihn nicht und der, der hört und sieht, kann aber nicht sprechen. Mhm. Und dadurch können die praktisch nur im Dreier, also die können nur kommunizieren, wenn der eine dem anderen praktisch was mitteilt. Das ist immer stille Postprinzip, ununterbrochen. Ja. Ja, genau, weil der das ist eigentlich der Witz an der Sache erst, weil so sinnberaubt sein ist auch interessant, aber der Witz an der Sache ist, dass sie ja halt zu dritt sind und nur kommunizieren können, wenn sie sich tatsächlich, also wenn der eine was aufschreibt, dann kann der nächste es vorlesen, aber der hört es dann nicht und der, der es hört, kann aber nichts sagen. Der kann auch sagen, er sieht halt nichts. Also das heißt, der muss jetzt, also der ist halt immer der, der, der nicht sieht, ist halt immer der, der im Grunde, der muss immer an der Hand geführt werden, der. Genau, aber dafür, und er muss kommunizieren, weil der, der nichts sieht, der hört zwar was und kann auch reden und deswegen muss er immer die Kommunikationsbrücke zwischen den beiden erschlagen. Nee, ist es nicht der? Ja, auch nicht. Nee, der. Doch, natürlich, der andere hört ja nichts, aber sieht. Der, der nichts hört, ist die Brücke, lustigerweise, weil der, oder? Der kann nämlich, also nee, der kann nämlich lesen. Der kann zum Beispiel, der nicht reden kann, der kann ja was aufschreiben. Das kann der sehen, kann es sagen, auch wenn er es nicht hört, er kann es sagen und der nicht sieht, der eben, der kann das dann hören und weiß dann, was der Dritte, der nicht sprechen durfte, gesagt hat. Und das ist eben, also das ist wirklich ganz interessant, was da für eine Dynamik zwischen diesen drei Leuten entsteht, die sich vorher kannten. Und auch der Film, das, ich fand es cool, dass der Film das offen zeigt, dass das wirklich belastend für die drei ist. Auch am Ende der Film schon so die Aussage trifft, ja, wir wissen jetzt auch nicht so ganz, wo wir freundschaftlich stehen, weil das so anstrengend war, diese drei Wochen. Und fand ich super interessant. Ich weiß eben nicht mehr, wo sie genau hinreisen, eben Frankreich oder so. Aber ein Film, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das ist dann immer so dieses Geschenk, das das Scharfrichter auch macht. Auch wenn man Sachen sieht, auf die man gar keine Lust hat, aber es gibt dann auch Dinge, wo man sagt, okay, den hätte ich nie gesehen wahrscheinlich oder keine Ahnung, wann ich auf den Film aufmerksam geworden wäre. Ja. Fand ich richtig, richtig gut. Da hätte ich noch so ein Beispiel in die Richtung, und zwar Jahrhundertfrauen. Ja, habe ich auch auf meiner Liste der besten. Den fand ich ziemlich gut. Nicht gesehen. Hattest du nicht, weil der lief auch zwei Wochen oder drei hatten wir den. Ja? Ich glaube, ich habe den noch. Ich hatte ihn wirklich mehrmals. Ich glaube, ich habe ihn noch zwei oder dreimal gesehen. Also ja, erklär ruhig, was Jahrhundertfrauen ist, weil ich habe da keinen Podcast zu gemacht. Es geht um ein Haus voller Frauen. Mehrere Generationen. Mehrere Generationen, ja. Ich glaube, das spielt in den 60ern, 70ern, 80ern. Ich glaube auch so in den Dreh, hätte ich gesagt. Also 70er. Aufkommende Frauenrechtsbewegung und so weiter. Und die Besitzerin dieses Hauses, die vermietet eben die Zimmer an andere Frauen und einen anderen Mann. Die hat einen Sohn, soweit ich mich richtig erinnere. Und hat aber keine Vaterfigur für ihn, also helfen alle Frauen quasi zusammen und versuchen aus ihm einen richtigen Mann zu machen, in diesem zeitlichen Kontext irgendwie. Jede ist sehr unterschiedlich, also sie prägen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, also manche nehmen sich ja nicht bewusst wahr, ihn zu erziehen, aber es sind halt verschiedene Frauen, die einen starken Einfluss auf ihn haben. Also die eine ist in seinem Alter selbst, die Elle Fanning, das ist eindeutig ein Mädel, in das er eigentlich verliebt ist, aber irgendwie will sie nur freundschaftlich mit ihm zusammen sein. Hat parallel mit anderen Jungs schon was, was ihn irgendwie auch so ein bisschen nervt oder verstört. Oder wo er sagt, hey, was soll das? Warum hast du immer mit Arschlöchern was, anstatt mit mir? Wir verstehen uns doch gut. Seine Mutter hat ganz klar logischerweise einen Einfluss. Und eben eine Untermieterin ist Greta Gerwig, die jetzt mit Lady Bird als Regisseurin sogar richtig erfolgreich ist. Und die zeigt ihm eher so ein bisschen das Partyleben und experimentelle Musik und solche Geschichten. Genau, und eigentlich geht es nur darum, dass dieser Junge, was für einen Einfluss der da abbekommt. Also theoretisch könnte man sagen, dass der Junge die Hauptfigur ist, wenn man das so erklärt, aber eigentlich ist er die größte Nebenfigur gefühlt. Ja. Also es geht um diese Frauen und wie unterschiedlich die sind und wie diese Generationen auch zusammenkommen. Toller Soundtrack fand ich auch, war ein Film, der mir sehr durch den Soundtrack hängen geblieben ist, habe ich dann sofort auf Spotify mehrere Tage am Stück gehört. Ich fand den optisch sehr, sehr schön. Ja. Also wunderschön. Ich weiß nicht, von wem ist der, das habe ich nicht mehr auf dem Das Schirm, weiß ich auch nicht. Der ist. Aber der hieß im Englischen 20th Century Woman und war der noch bei den letzten Oscars auch noch mit drin? Ich glaube schon. Der ist bei den letzten Oscars noch mit drin. Ich glaube, Annette Bening, glaube ich, war für irgendwas nominiert oder so. Oder bei den Golden Globes. Also ist bei uns auch schon wieder eine Zeit lang her, der Film eigentlich. Aber habe ich auch hier stehen gehabt. Fand ich sehr, sehr cool. War diese Frauenschule, der Film mit der Frauenschule? Nee, das ist Die Verführten. Die Verführten, genau. Aber war auch dieses Jahr, oder? Der war dieses Jahr. Aber cool, dass du den auch hast. Den hatte ich nämlich vergessen. Und das ist für mich eine der Enttäuschungen dieses Jahr. Ja, ich fand den. Nee, aber ich habe ihn hier stehen. Also ich fand ihn jetzt auch verschenktes Potenzial. Ich fand es sehr schade. Ich kenne das. Also es ist eine Buchvorlage. Dann hat das Clint Eastwood irgendwann mal verfilmt. Und das ist jetzt schon die zweite Verfilmung davon. Mhm. Und ich kenne auch, aber ich kenne das Buch nicht. Ich kenne auch nicht Clint Eastwoods Version. Ich kenne nur diese Fassung. Und im Trailer dachte ich mir, hey, der sieht so richtig ein bisschen böse aus, der Film. Und er ist halt sehr lahm einfach. Also ja, ich fand auch, also oft, wenn irgendwas passiert ist, ist oft einfach nicht gezeigt worden, wie es dazu gekommen ist. Einfach nur, weil man wahrscheinlich nicht erklären konnte, wie es passiert oder wie das passiert. Keine Ahnung, es ist, Ich fand, er war sehr, sehr bizarr geschnitten, stellenweise einfach. Und ja, ja, also er ist sehr gelobt worden, aber irgendwie... Er war weder überraschend, also es war von Anfang an eigentlich klar, worauf es hinausläuft, der ganze Film. Es ist überhaupt nicht so, dass du am Schluss denkst, boah, ey, da haben sie mich jetzt aber 2-3 Mal richtig gerissen. Ja. Es ist sehr eindeutig und die Figuren sind teilweise sehr platt. Also diese Mädels kriegen ja auch nicht wirklich Persönlichkeiten, sondern... Aber wieder mit Elle Fanning. Ich liebe Elle Fanning. Das schon. Elle Fanning hatte auch letztes Jahr schon mit Neon Demon, also die hat einen guten Lauf. Aber eben Nicole Kidman, glaube ich, war die Frau, die das Ganze leitet, dieses Mädchen, diese Mädchenschule. Und eben, es hat zu keinem Zeitpunkt, habe ich mir gedacht, das war jetzt überraschend. Und die Besetzung ist wirklich gut. Also auch Nicole Kidman, ob sie mag oder nicht, die ist schon oft gut in Filmen. Colin Farrell spielt den Typen. Kirsten Dunst spielt eine von den Mädels. Das ist wirklich super gut besetzt. Und, weiß nicht, hattest du den auch? Ich hatte den auch, ja. Ich fand den eigentlich auch... Aber ich hatte auch gar keine Erwartungen. Also ich bin irgendwann überrascht, oh, das war eigentlich doch gar nicht so schlecht, der Film. Okay. Und eben, aber ich wusste auch nicht, dass der vorher gelobt wurde oder dass es ein Remake war oder solche Sachen, sondern für mich war das so, okay. Das hat für mich auch keine Rolle gespielt. Also ich dachte nur, weil es Regisseurin ist halt Sofia Coppola und ich mag nicht alles von ihr, also Marie Antoinette fand ich schrecklich, aber ich mag halt total gern, logischerweise Lost in Translation finde ich super und The Virgin Suicide. Also ich hatte halt Filme von ihr gesehen vorher, beide, eben einmal mit Scarlett Johansson, einmal mit Kirsten Dunst auch wieder und dachte mir so, okay, und vor allem, weil das immer weibliche Figuren sind, die auch irgendwo im Zentrum stehen, da dachte ich mir, okay, dann also wenn so viele Frauen, also weibliche Regisseure, die sich mit weiblichen Figuren beschäftigt, unfassbar, das waren mit die langweiligsten weiblichen Figuren, die ich dieses ganze Jahr gesehen habe. Und das fand ich irgendwie einfach überraschend und dachte mir, warum? Also warum kriegt sie es nicht hin, dass nicht eine dieser Figuren irgendwie ein bisschen komplexer oder interessant zumindest ist? Also langweilig fand ich die Figuren an sich jetzt nicht. Ich fand tatsächlich... Ich fand ihn am interessantesten, was eigentlich komisch ist, wenn er doch, er ist ein bisschen der Antagonist eigentlich. Und er ist der Einzige, wo ich mir denke, da interessiert mich so ein bisschen seine Story, wie er dazu kommt, dass er da landet und der ganze Umgang mit diesen Frauen, also er ist eine interessante Figur irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, die Mädels waren ja eher ein bisschen dümmlich dargestellt. Ja, genau, das sind sehr naiv, also bis auf sie, die eben die Schule leitet, die wirkt nicht, sie wirkt nicht naiv, aber halt auch sehr, die ganze Idee ist schon irgendwie bescheuert, in der Sonne lang zu lassen, wenn sie halt, es ist ja von Anfang an auch sehr offensichtlich, dass die Mädels irgendwie ihn geil finden und mit ihm rumflirten und du denkst, warum schreitest du nicht ein? Also eben, ich habe nie den Moment verstanden, wo sie ihn nicht ausliefert. Das ist ja in der ersten halben Stunde schon oder so. Wo sie eigentlich, glaube ich, irgendwie dieses Tuch anbinden müsste oder irgendwie sowas und warum sie es nicht tut. Das hat sich für mich nie erschlossen. Weil sie gottesfürchtig ist, keine Ahnung. Ja, oder war sie dann selber irgendwie horny auf ihn oder keine Ahnung. Sie war verführt, ja, eindeutig. Ja, die Verführten. Ja. Also die waren ja alle heiß auf ihn. Ja. Fanden ihn alle so interessant wie du. Also ich fand ihn, ich habe ihn auch nicht auch in der Liste von meinen schlechtesten Filmen, weil ich fand ihn nur, eben, es war eher es war ein bisschen lahm. Es war halt nicht sowas. Ja, er war nicht total beschissen, er war halt so. Okay. Weil er war kompetent gemacht und alles, das war nicht das Problem. Obwohl es einer dieser Filme war, um mal kurz technisch zu werden, als Vorführer, wo ich erst verwirrt war, bei dem Format am Anfang. Also dieser Film geht los und dieser Schriftzug, die Titelsequenz von diesem Film. Ich weiß nicht, ich habe dir, glaube ich, geschrieben oder so. Ich habe dich sogar angerufen oder so, um zu fragen, hey, hast du eine Ahnung, ob da irgendwas im Format nicht stimmt? Weil dieses Die Verführten war unglaublich langgezogen. Das war so eine komische Schnörkelschrift. Das war ganz komisch. Am Anfang habe ich echt gedacht, der Film... Also der hat nämlich weder, der war weder Flat noch Scope. Der war nämlich auch irgendein Zwischenformat. Hm. Und ja, nur das war am Rand. Der Film fing schon komisch an, weil ich nicht so Sachen halten soll. Aber ja. Ja, den fand ich auch nicht so gut. Dunkirk, hast du den noch nachgeholt? Oder hattest du ja, den ja, gesehen? Ich habe ja, den sowieso gesehen. Okay. Zweimal, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Ich habe Dunkirk schon unter meinen stärkeren Filmen stehen. Es ist nicht der beste von Christopher Nolan, würde ich sagen. Nein, aber es ist halt ein kurzweiliges Action-Spektakel, würde ich sagen. Ich fand also technisch ist er halt richtig toll gemacht. Ja. Also das, da allein schon steht er für mich auf der Liste, ist jetzt auch überall nominiert, also Christopher Nolan als Regisseur ist, glaube ich, auf jeder Preisverleihung nominiert, ob es die BAFTAs sind, Golden Globes, er wird auch eine Oscar-Nominierung kriegen, denke ich. Für die technischen Kategorien auf jeden Fall. Ja. Für die technischen finde ich es auch verdient, aber inhaltlich ist es halt jetzt auch nicht so, dass... Nee, ja, so ein bisschen übertrieben, kompliziert erzählt, so. Also. Genau, die Story selber ist ja eigentlich recht simpel. Das Ende noch daran, das ist nicht so. Ja, es war ein bisschen unnötig, also es hat ja keinen Zweck gehabt am Ende. So. Genau, stimmt, es hatte keinen Zweck. Aber eben, es war zumindest nicht wie jeder Standard-Kriegsfilm, der immer, wo alles auch, also, ich weiß nicht, es verlief halt nicht so standardmäßig. Ja, also ich hätte es cooler gefunden, wenn ihn tatsächlich einfach nur 3 Episoden, die man hintereinander sieht. Ja. Das hätte ich cooler gefunden. Wobei die eine sehr kurz und langweilig gewesen wäre. Ja, und die Flieger-Episode? Nee, die mit dem Schiff, oder? Nee, ich meinte die mit dem Flugzeug, die wäre sehr, sehr kurz. Ja, aber die dauert ja auch tatsächlich nur eine Stunde, ne? Oder? Ja, das aber ist der, die Film, der Film ist ja auch nur 1,5 Stunden lang. Also. Was ist übrigens der große Vorteil? Also nachdem ich finde, dass es einer der schwachen Nolan-Filme ist, muss man sagen, die Länge ist echt gut. Ja, also die hat bestimmt auch bewusst zu kurz gemacht. und auch wenn es mit dem Film selber gar nichts zu tun hat oder mit Christopher Nolan, der beste D-Box-Moment dieses Jahr. Ich habe nicht so viel in D-Box geguckt. Hast du ihn in D-Box gesehen, Tobi? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Aber wir haben ihn in D-Box geguckt, ne? Kann sein. Mega gut. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Opening von diesem Film ist, da laufen noch die Soldaten so weg, also von der Kamera. Sie laufen irgendwie durch so eine völlig verlassene Stadt. Ja. Und plötzlich fliegen Schüsse aus Richtung der Kamera. Du siehst nicht, wer schießt. Aber die Schüsse prallen links und rechts von den Rücken dieser Jungs ein. Und bei diesen D-Box sitzen hat es genau in dem Moment richtig gezielt, wie mit so einer, als wenn der hinten von hinten jemand mit der Kniescheibe gegen den Sitz drücken würde. Genau an verschiedenen Punkten ganz kurz wie so Einschusslöcher auf deinen eigenen Rücken. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich das echt mal originell fand. Der Sitz hat nicht gewackelt oder irgendwas, sondern es war einfach nur so, als wenn dir kurz jemand mit der Faust auf den Rücken hauen würde. Aber können die das überhaupt? Doch. Also die können relativ viel, die D-Box sitzen. Das muss nur mal gut genutzt werden. Also die meisten benutzen halt nur als Vibration und fertig. Aber eigentlich können ja auch verschiedenste Richtungen schwenken und sowas. Ich wusste noch nicht, dass da unterschiedliche Motoren im Rückending sind. Ich glaube, dass die, deswegen sind die wahrscheinlich so teuer. Ich glaube, die Sitze könnten eigentlich recht viel, aber es muss halt auch jemand da sein, der sagt, okay, ich mache mir auch die Arbeit und nutze diese ganzen Features, weil, keine Ahnung, wie viele es sind, aber ich glaube, mehrere hundert. Und dann musst du das halt auch machen wollen. Aber hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Fand ich nur, das war so der D-Box-Moment des Jahres für mich, weil das fand ich schon ganz, ganz nett, diese Stelle. Und ich habe ihn auch unter meinen stärkeren Filmen, weil er technisch wirklich toll gemacht ist. Und jetzt muss ich was ansprechen, glaube ich, was nicht alle gesehen haben. Und zwar Blade Runner 2049. Habe ich dreimal gesehen? Du hast ihn dreimal angeguckt? Das ist sogar mein Top-Film dieses Jahr, würde ich sagen. Okay. Also ich fand den richtig stark. Magst du den ersten Blade Runner? Den habe ich tatsächlich circa 3 Stunden, bevor ich diesen zweiten Blade Runner jetzt gesehen habe, habe ich das erste Mal gesehen. Okay. Und welche Version hast du dann geguckt? Den Final Cut. Den Final Cut, ja. Okay. Und war weggeblasen und habe mich dann richtig auf diesen neuen Blade Runner gefreut. Und bin ich enttäuscht worden. Für mich ist es ein bisschen komisch, ich habe einen Podcast dazu gemacht, deswegen nur in Kürze. Ich habe den ersten auch gesehen, ist schon wieder ein paar Jahre her, und habe aber die originale Kinofassung gesehen, wo Harrison Ford als Erzähler genutzt wird. In allen anderen Versionen ist das nicht mehr drin. Harrison Ford erzählt nur in der Kinofassung, weil das Studio gesagt hat, das ist zu kompliziert, die Leute verstehen das nicht, wir brauchen einen Erzähler. Harrison Ford kam ins Studio, hatte keinen Bock, das zu machen, spricht es richtig gelangweilt, also du kannst es auf YouTube angucken, Harrison Ford spricht es ganz gelangweilt ein, weil er keinen Bock hat und nur vertraglich dazu verpflichtet ist. Und hat sich gedacht, ich bin nur verpflichtet, das einmal zu machen. Wenn es ihnen am Schluss nicht passt und sie merken, wie scheiße ich das gemacht habe, dann können sie es eh nicht hernehmen. Haben sie aber trotzdem gemacht. Deswegen, das ist halt echt diese absurde Story zu Blade Runner. Das hat er selber in Interviews schon gesagt. Er hat das extra scheiße eingesprochen. War ihnen einfach wurscht. Auch der Regisseur wollte das nicht, das war das Studio. Er hat gesagt, sonst verstehen die Leute den Film nicht. Ist im zweiten Teil auch nicht mehr so, aber deswegen, ich kenne nur diese Fassung und alle sagen halt, diese Fassung ist kacke, wo Harrison Ford als Erzähler auftaucht. Und vielleicht liegt es das daran, dass ich Blade Runner nicht so feiere, diesen ersten Teil. Ich habe auch nur einmal gesehen. Einmal Kinofassung. Ich habe mir jetzt auch wirklich vorgenommen, den Final Cut nochmal zu gucken, nachdem ich den zweiten eben nicht schlecht fand. Aber ja, keine Ahnung. Deswegen war ich nicht jemand, ich bin da überhaupt nicht mit großen Erwartungen rein, abseits dessen, dass Ryan Gosling immer, ich gucke mir alles mit Ryan Gosling an, ist einfach ein guter Typ. Und natürlich der Regisseur, weil das war der beste Film des letzten Jahres, Arrival. Denis Villeneuve. Ja, genau. Ich glaube, ich würde ihn auch so aussprechen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich ihn erwähne, spreche ich ein bisschen anders aus. Ja. So ein bisschen Abwechslung immer. Habt ihr gehört, was sein nächstes Projekt ist? Ich hatte es auch Dune, oder? Dune, ja. Dune. Ja, zu Dune habe ich überhaupt keine Bindung. Deswegen, ich bin da völlig blind. Ich habe einmal da reingeguckt in die David Lynch-Version. Ich bin da völlig offen. Ich freue mich auf eine gute Interpretation mal davon. Hast du das Buch gelesen? Nein. Ich habe auch nur das Dune von David Fincher gesehen und fand das eigentlich schon ziemlich cool. David Lynch meine ich, Entschuldigung. Ja. Fand das eigentlich schon ziemlich cool und jetzt freue ich mich auf eine Denis Villeneuve-Version davon. Ich bin mir sicher, Denis, glaube ich. Denis, ja. Wenn sie Dennis haben. Denis. Klingt nicht ganz so assi wie bei uns. Dennis ist sowas wie ein Kevin. Ey, mein Mitbewohner heißt Dennis. Aber der ist ein Kevin, ja. Aber ich habe ihn auch unter meinem stärkeren Film dieses Jahr. Aber ich muss auch sagen, stärker aus einer technischen Sicht heraus. Dieser Film sieht unglaublich geil aus, einfach. Also. Das ist auch das Einzige, was alle sicher sagen. Roger Deakins, wenn der jetzt nicht endlich einen Oscar kriegt, ich glaube, der war über 20 Mal schon nominiert als Kameramann und hat noch gar keinen. Was völlig absurd ist. Und jeden Film, den du nachguckst, den er gemacht hat, ist halt immer so, ja klar, sah mega geil aus. Und er hat einfach keinen Oscar. Keiner weiß warum und spätestens jetzt bei dem Film, wenn er ihn nicht kriegt, dann ist es Schiebung. Dann hat er irgendwas ganz Schlechtes gemacht in Hollywood und deswegen. Oder ist es ja ein besseres da? Hat nicht antatschen lassen von Harvey Weinstein. Guck dir Blade Runner an und guck dir halt einfach an, was sonst in dem Jahr was zur Verfügung steht. Und die anderen Sachen sind deswegen nicht schlecht gemacht, aber der entwickelt auch jedes Mal ganz neue technische Geräte extra für die Filme. Also auch da wieder hat er komisches Lightning Rig gebaut, wo er irgendwie mit so und so viel Hunderten von Lampen dann Szenen ausleuchtet, damit das nach natürlichem Sonnenlicht aussieht. Und also ein Kameramann, der halt wirklich krasse Sachen auch macht für jeden Film. Und ohne Scheiße, da reicht ein Trailer. Dieser Film sieht so geil aus. Und ja, deswegen ist das angeblich eine sichere Wette, dass er dieses Mal den gewinnt. Und auch sonst fand ich den Film technisch cool gemacht. Ich fand die Story cool. Es gibt halt irgendwo mal so ein... Es gibt schon so ein, wo es ein bisschen für mich einbricht an einer gewissen Stelle. Das ist irgendwo im Mittelpart. Keine konkrete Stelle, aber wo ich so merke, ja, also jetzt darf er auch ein bisschen Fahrt aufnehmen, der Film. Also er ist mir ein bisschen zu lang. Ja, ist trotzdem ein richtig cooler Film. Ich habe auch überlegt, ihn mir zu kaufen, weil ich eigentlich den schon gern nochmal sehe. Ich finde die Welt mega geil, auch diese Gestaltung. Ich habe mir, glaube ich, vor 2 Tagen ein 40-minütiges Feature angeguckt, wo es nur darum geht, um das Produkt, um das Prop-Design in diesem Film, wo einfach nur wie die Obernerds gezeigt wird, ja, das hier ist ein Gerät und ich darf dir noch nicht sagen, was das ist, weil der Film da noch nicht draußen war. Das hier ist ein Gerät. Ja, und damit, das wird eine unserer, wirklich so kryptisch, eine unserer Hauptfiguren wird es benutzen und so wirklich, und du weißt dann, klar, ich hatte den Film gesehen, ich wusste, was es ist und auf sowas stehe ich total. Also eben, ich fand den Film richtig, richtig cool, aber die Story war nicht, finde ich, das Stärkste an dem Film. Also die, alle anderen Sachen haben für mich... Nee, das Stärkste an dem Film war definitiv wie Ryan Gosling die Kunst des Langsamgehens und in die Ferne schauen gemeistert hat. Das hat er ja bei Drive eigentlich schon. Bei Drive hat er schon. Ah, bei Blade Runner ist er noch ein bisschen langsamer gegangen. Ja, also du hattest ihn noch nicht gesehen, aber du hast ihn auf deiner Liste von Sachen, die du gucken willst. Unbedingt schauen, ist echt gut. Ja, nee, und vor allem ist es Science Fiction und die letzten Jahre kriegen wir, finde ich, richtig gute Science Fiction. Also das muss man auch mal nochmal betonen. Es gibt so eine Strecke, ich weiß nicht, zwischen Matrix und eben vor 5 Jahren. Gibt es nicht so viele gute Science-Fiction-Filme, die, also zumindest nicht, die ich gut fand. Und die letzten paar Jahre, also mit Arrival und dem und Gravity ist im weitesten Sinne auch Science-Fiction, weil das, was da passiert, nicht wirklich Gravity war ist. Optisch cooler, sonst war total bescheuert. Okay. Oder Ex Machina, also die letzten Jahre sind so richtig gute Science-Fiction-Filme dabei. Also Inception ist auch Science-Fiction. Genau. Ja. Ist doch gut, oder nicht? Ja, schon, aber ich meine, das ist jetzt halt auch schon was älter. Fast 10 Jahre alt. Interstellar ist auch Science-Fiction. Matrix ist, glaube ich, 99 und nach Matrix, eben, das ist auch alles von Nolan, wenn man mal überlegt, das ist dann das ist tatsächlich teilweise auch 2, 3 Regisseure. Eben, Rival ist ja auch vom selben wie Blade Runner. Also wenn du überlegst, dass da nur 2, 3 Leute eigentlich sind, wie so eine neue Riege an Regisseuren, die richtig gute Science-Fiction abliefern. Und, ja. Wo wir bei Science-Fiction sind, da habt ihr bestimmt auch was auf der Liste für dieses Jahr. Science-Fiction? Eine Comic nach Neuverfilmung. Eine Neuverfilmung, jetzt glaube ich, bin ich verwirrt, also, was du meinst. Also ich habe Ghost in the Shell bei mir. Ja, genau. Falls du das machst. Und das, also ich habe mir die Releases durchgeschaut und ich würde nicht sagen, Split ist der Film, den man dieses Jahr gesehen haben sollte. Und Dunkirk sowieso nicht, weil Dunkirk für mich einer der schwächeren Nolans ist. Und weil es, also wenn man nicht auf Kriegsfilme, wer auf Kriegsfilme steht, der sollte sich den Film natürlich anschauen, weil das ist halt einfach hübsch zum Anschauen und gut gemacht. Aber würde ich auch nicht zu jedem sagen, sollte man gesehen haben. Also vor allem, weil ich mich selber ein bisschen gelangweilt hätte und andere würden sich vielleicht auch langweilen. Aber Ghost in the Shell ist ein Film, wenn man keine Comics mag, sonst würde ich sagen, weil wir direkt vorher den Comicfilm angeguckt haben, ja, vielleicht doch lieber die Comicvorlage. Also gucken. Anime über und die Realverfilmung. Das sage ich sehr selten. Also das ist bei mir wirklich die absolute Ausnahme. Ja. Aber wenn du kein Anime-Gucker bist, kann man mal an der Stelle. Ja, genau. Das ist überhaupt nicht dein Medium. Genau, weil ich ich in meinem im Leben würde ich nicht ein Anime angucken. Also heute kommt es vielleicht wieder vor, aber eigentlich mache ich das heute nicht. Und Ghost in the Shell habe ich dann tatsächlich mal eine Chance gegeben, weil wir uns halt den Film danach angeguckt haben. Aber wenn man keine Animes mag, kann man sich, glaube ich, schon auch die Realverfilmung angucken. Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Und vor allem muss man schon besagen, also ich finde auch nicht, dass dieser Film perfekt war. Er ist ein Hybrid aus diesem Film, aus der Serie, die es gibt. Also er ist eh eine Mischung aus allem gewesen. Auch wieder technisch sehr cool gemacht. Also auf jeden Fall. Mhm. Aber was ich cool fand bei Ghost in the Shell ist, es ist ein super teurer Film und er muss eigentlich eine breite Masse ansprechen. Und ähnlich wie Blade Runner haben sie das teilweise ignoriert. Also das fand ich schon cool. Der Film ist trotzdem in einem strangen Universum. Er holt dich nicht so sehr ab, wenn du nicht dich ein bisschen dafür interessierst. Sondern ja, überhaupt nicht. Eben. Und das fand ich stark dafür, dass man halt sagt, große Studiofilme sind immer alles so weich gewaschen und alles immer auf Nummer sicher. Und auf Nummer sicher war Ghost in the Shell schon nicht die Idee, das zu machen. Mhm. Deswegen war ich super kritisch, als es hieß, sie wollen das verfilmen. Da habe ich so, oh Gott, wahrscheinlich wird das so richtig kacke. Und das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich mochte bei dem Film wirklich diese Mischung aus Mainstream-Action-Kino und tatsächlich diesem ambitionierten, weiß nicht, intellektuellen Zielen, das Anime auch vorher hatte. Ja, auch so. Zwar nicht ganz so tief, finde ich, aber doch trotzdem sehr anspruchsvoll. Ja, jetzt haben wir eine kleine Unterbrechung, weil wir halt doch nicht in einem professionellen Soundstudio sind und hier einfach irgendwelche Menschen klingeln. Aber du warst gerade bei Tiefgründig und bei Ghost in the Shell waren wir immer noch. Und eben, also der Film ist jetzt nicht so tiefgründig wie die Vorlage. Das darf man jetzt nicht erwarten, würde ich sagen. Also die Vorlage ist halt vor allem, wenn man sich diesen zweiten Film dann anschaut, den es noch gibt. Boah, den fand ich ein bisschen over the top. Nee, der ist auch wirklich, ich fand den auch schwer zu gucken, aber also ich bin da dann schon so ein Completionist und ich habe alles von Ghost in the Shell im Grunde und ich finde auch alles irgendwie geil. Aber es geht dann wirklich so, also es geht immer, was macht uns zu Menschen eben, also dieser Geist in der Hülle ist ja schon der Titel. Und ich finde es erstaunlich, wie stark man das behalten hat in dem Hollywood-Film und das nicht rausgeschmissen hat, vor allem, weil der Film ja dann schon so kritisiert wurde, Scarlett Johansson spielt mit eben Whitewashing, es ist eine asiatische Story, warum ist es nicht Asiatin, die das spielt? Aber das habe ich mich auch gefragt, im Anime, sie sieht doch auch nicht asiatisch aus, oder? Eben, und das ist das Lustige, die Japaner, keiner in Japan hatte damit ein Problem, dass Scarlett Johansson gecastet wurde. Erstens haben sie gesagt, okay, wenn das diese Story populärer macht und Leute sich mehr damit dieser Story beschäftigen, sind wir sogar dafür. Ja. Und also ich weiß auch immer nicht ganz, wer da dann so krass reagiert und sagt, das ist total rassistisch und was auch immer. Das ist immer auch der Punkt, wo ich dann sage, übertreibt es nicht, Leute. Weil ja, irgendwo macht es keinen Sinn mehr, wenn... Sie haben auch ansonsten viele asiatische Schauspieler in diesem Film gehabt. Ich finde sogar die Idee, wie sie das in dem Film verarbeiten, dass sie keine Asiatin ist, ich finde das sogar ganz originell. Manche haben das dann noch mehr kritisiert, weil es ja im Film schon ein bisschen... Also sie setzen es um, ohne groß zu spoilern, warum sie eine Asiatin ist. Das fand ich fand das auch einen originellen Twist, das zu machen. Und mich hat es nicht gestört, mich hat es nicht aus dem Film rausgebracht, eben weil auch in der Vorlage die Leute... Also immer, in Animes sehen Leute nicht japanisch aus. Die haben immer riesige Augen, also eben Glubschaugen von der ganzen, sie haben bunte Haare, sie sind nicht alle schwarzhaarig oder was auch immer. Also keine typischen, sag ich mal, asiatischen Züge. Und deswegen hat es mich sowieso gar nicht gestört als Anime-Gucker. Ich habe die nie auch als, also dadurch, dass es um Roboter geht, wenn man so Cyborgs, habe ich da sowieso nicht mehr in Ethnien gedacht. Und auch der Anime, finde ich, denkt nicht mehr in Ethnien. Es geht nur noch darum, was macht dich zu Menschen. Völlig egal, wo du herkommst im Grunde. Also. Aber kleine Anekdote dazu, ich habe gestern einen Artikel gelesen, H&M hat einen kleinen, habt ihr auch gelesen? Ja, aber das fand ich keine Ahnung. Pass auf, wenn man darüber nachdenkt, die haben nämlich diesen Jungen für unterschiedliche Pullis benutzt und vermutlich hat der Junge sich die Pullis sogar selber rausgesucht, aber vor allem scheint es weder dem Fotografen noch dem Jungen noch irgendwelchen beteiligten Leuten aufgefallen zu sein. Mhm. Sprich, die haben alle gedacht, ja okay, Junge hat ein T-Shirt an, jetzt steht auf diesem Pulli, den der anhat, steht halt irgendwie drauf. Coolest Monkey in the Jungle, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und dann ist die Assoziation, die halt irgendwelche Justice Warriors sich gesucht haben, der ist schwarz und der hat einen Pulli dran, wo drauf steht Coolest Monkey. Was ist das denn? Ja, aber sogar Boateng war davon beleidigt. Also. Ja. Ist halt die Frage. Also, im Grunde kommt, also, ich meine, ich will jetzt da nicht im Namen von irgendwelchen Schwarzen sprechen, aber es ist ein bisschen ähnlich. Die drei weißen Typen ever. Ja. Gut, dass wir uns das Thema anrufen. Ja. Aber im Grunde manchmal, ähnlich. Wenn die Sonne auf mich scheint, reflektiere ich sogar sehr, sehr stark. Im Grunde ähnlich, wie sich drüber aufzuregen, ja, okay, sieht nicht asiatisch genug aus, wenn es die Leute selber gar nicht mehr stört. Also, ich habe ein Vergleichsfoto halt gesehen von einem weißen Jungen, der einen anderen Pulli aus der Reihe hat. Ja, aber der hat drauf irgendwie Jungle King Survival Pro oder irgendwie sowas. Und stell dir vor, der schwarze kleine Junge hätte dann den Pulli mit dem King of the Jungle Survival Pro. Eben. Das wäre genauso. Also ich denke halt, das war einfach sowas von nicht rassistisch, dass halt einfach irgendjemand diesen Pulli da angezogen hat. Und keiner hat halt die Verbindung gesehen. Ich hätte sie, glaube ich, auch nicht gesehen, wenn ich nur das Foto gesehen hätte und sich nicht irgendwie aufgeregt hätte. Wenn ich jetzt die auf dem Plakat gesehen, ich hätte mir nichts dabei gedacht. Ja. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass Leute dann vielleicht auch oft automatisch annehmen, weil das eine große Firma ist, H&M, und eine große Werbefirma dahinter steht, dass automatisch alles, was sie tun, mega durchdacht und eine Subbotschaft haben soll. Und nee. Also warum ist auch so viel Werbung scheiße? Weil die Leute nicht gibt, da wird nicht so viel drüber nachgedacht manchmal. H&M probiert uns unterschwellig klarzumachen, dass Schwarze mehr vom Affen abstammen als wir. Das ist die Verschwörung dahinter. Also, ja, okay, war ja nur eine Seitenanekdote. Nee, aber eben, das ist halt mit solchen Sachen auch. Und manchmal verstehe ich, es gibt schon Aspekte, wo ich das dann verstehe. Ich fand das mit Ghost in the Shell auch okay, das anzusprechen. Aber je weiter die Diskussion ausgeführt wurde, je mehr habe ich irgendwie gemerkt, dass die Leute, die sich dazu äußern, teilweise sich nicht mit dem ursprünglichen Material auseinandersetzen, also gar nicht verstehen, dass es bei Ghost in the Shell überhaupt nicht mehr um irgendwelche, es gibt auch keine Landesgrenzen mehr in dem Sinne, alles ist völlig durcheinander und gemischt. Also, es spielt in der Zukunft. Ich glaube, die Leute, die sich darüber aufregen, das sind die gleichen, die die sich auch drüber aufregen, wenn zum Beispiel Super Mario ein Sombrero und ein Poncho anzieht und sagt, das ist rassistisch gegenüber Mexikanern, und komplett Mexiko freut sich einfach, dass sie in einem Super Mario-Spiel vertreten sind. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Leute verlieren manchmal so ein bisschen die Perspektive zu dem Ganzen. Ja, das Problem ist, aber es gibt natürlich Beispiele, wo es so ist. Also ein gutes Beispiel ist hier Gods of Egypt, glaube ich, vom vorletzten Jahr oder so. Ja, ja, gut. Das spielt in Ägypten und die zwei Leute, die Hauptfiguren, sollen Ägypter sein und das sind Christian Bale und Joel Edgerton. Das sind beide eindeutig weiß und kriegen, glaube ich, ein bisschen Lidschatten unter die Augen, damit sie ein bisschen aus der... Also Ridley Scotts Verteidigung, glaube ich, war, ja, wenn ich da jetzt Leute aus der Region nehme, die keiner kennt, dann finanziert mir doch niemand den Film. Stimmt, mag schon sein, aber klar ist das irgendwie ein bisschen, da wird es irgendwann bescheuert, vor allem wenn du in die Historie gehst. Du kannst nicht... Ja, also, es ist halt ein Fantasy-Spektakel. Es gibt auch Fälle, da geht es nicht anders. Da musst du irgendwie... Also es klingt jetzt doof, aber natürlich gibt es Formate, wo es nicht funktioniert. Aber das hier ist komplett fiktiv, spielt in der Zukunft. Die Vorlage assoziiert überhaupt nicht groß damit, ob das jetzt eine Asiatin ist oder was auch immer. Ihr Name, klar, Motoko Kusanagi im Original, das ist ein japanischer Name, braucht man nicht reden. Auch, aber eben, der Film löst es sogar irgendwie originell. Und dann denke ich mir, Leute, dann motzt nicht vorher so viel rum, sondern guckt euch das Ganze an. Und wenn ihr dann immer noch das Gefühl habt, Alter, das ist so richtig disrespectful gegenüber dieser Kultur auch noch oder was auch immer, dann okay. Also es gibt Stellen, wo ich auch sage, da ist es so, aber nicht immer überall, ja, nicht immer krampfhaft danach suchen. Sondern eben, wenn dann so ein Trailer für Exodus rauskommt und man sieht, okay, irgendwie ist in Ägypten und alles Weiße. So. Ja. Ich dachte, du meinst hier Gods of Egypt, diese Fantasy-Spektakel. So. Ja, aber das ist ja, also keine Ahnung, so ein Fantasy-Spektakel. Aber da war es natürlich auch so. Nee, genau, das war auch mit Jared Butler, ne? Also es sind auch Götter und alle Götter in Ägypten sind auch weiß irgendwie. Schottisch, die mit, um es noch präzise machen, Jared Butler ist ein Schotte, der einen ägyptischen Gott spielt. Ich meine, ja, ist ein bisschen bescheuertes Casting. Aber selbst das wäre mir das nicht wert, mich darüber aufzuregen. Ja, das wäre mir egal, aber wir sind bei dem Exodus, okay, da stimme ich dir zu, weil es tatsächlich historisch ist. Das ist ein bisschen bescheuert. Ja. Ich meine, so historisch wie es sein kann, es kommen die biblischen Plagen vor. Also natürlich ist es auch im weitesten Sinne für mich zumindest jetzt Fantasy, sag ich mal. Auch wenn ich da schon wieder vielleicht Ärger kriege. Aber es bezieht sich halt auf konkrete Figuren, glaube ich sogar. Also real existierende Persönlichkeiten von früher. Und dann ist es ein bisschen bescheuert, wenn du da nicht versuchst, zumindest die Ethnie richtig zu treffen. Das stimmt. Aber ja, bei Ghost in the Shell fand ich es auch völlig übertrieben. Ich fand auch den Film nicht so schlecht. Viele haben halt gesagt, also für das, was Hollywood daraus hätte machen können und wie stark sie es verkacken hätten können, es gibt genug Beispiele, wo Hollywood es hart verkackt, fand ich das echt vollkommen in Ordnung und fand ihn auch unterhaltsam, den Film. Also und technisch sah super aus. Also richtig. Und auf der anderen Seite sind diese Animes halt einfach nicht für jeden so zugänglich und das Ding ist fast 20 Jahre alt. Also ich finde es auch vollkommen gerechtfertigt, dass man sagt, da macht man jetzt so eine, also es ist ja gerade auch großer Trend, dass man Dinge neu verfilmt als Live-Action-Ding, wo es das gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Kein Mensch, gibt es 1000 Disney-Beispiele. Aber Dschungelbuch. Ja, eben. Also eins des schlechtesten CGI-Dinger aller Zeiten. Echt? Aber ich fand es halt da nicht so. Ja, alle sagen so, das ist so gut, das ist so gut. Und dann sieht man diese Tiere da, die anscheinend absolut nichts wiegen. Die haben keinen. Die Schatten sind falsch, die Beleuchtung. Ich weiß nicht, irgendwas nicht rüberbringt. Ja, irgendwas stimmt da einfach nicht. Wenn man es anguckt, sieht man einfach schon, das ist halt einfach nur beschissenes CGI. Das ist genau das gleiche wie in diesem Tomb Raider Trailer. Mit diesem Wasser und alles einfach aber alles. Hast du die aktuellen Spiele mal gespielt? Nee. Du siehst halt an diesem neuen Film. Also es wirkt, als hätten sie 1:1 das erste Spiel probiert, so szenenweise nach. Die Geschichte scheint eine andere zu sein, aber so als würden sie einzelne Szenen aus dem ersten, also teilweise sind die gleichen Flugzeuge. Also ich kann dir Stellen im Trailer zeigen, die genauso aussehen wie Stellen im Trailer zum Spiel. Und das finde ich dann wiederum sehr gut. Klar, es sieht mega unecht aus. Gemacht, aber es sieht halt aus wie im Spiel. Und das Spiel ist halt... Dass sie mit der Optik vom Spiel gehen wollen quasi. Weiß nicht, ob es Absicht ist, aber auf jeden Fall finde ich das am Trailer ganz gelungen. Okay. Sehen wir dann. Was kommt zuerst, Han Solo oder Tomb Raider raus? Han Solo ist wieder Ende des Jahres. Ich glaube, Tomb Raider kommt demnächst, sicher? Oder? Ich glaube, Han Solo ist wieder Dezember oder sowas. Sicher? Ist das nicht immer Richtung Dezember? Noch immer Dezember, ja. Oder nee, vielleicht tue ich mich auch gerade. Ich dachte, Star Wars ist jetzt immer Richtung Dezember. Vielleicht May the 4th wieder. Ich glaube, sowas in der Größenordnung. Ich glaube, in 4 Monaten oder so. Echt? Und dann dauert es 1,5 Jahre, bis Episode 9 kommt und nichts anderes. Ich glaube schon. Ach so. Nur so eine Headline, die ich gelesen habe. Aber ja, hat mich auch sehr geflasht. Das Problem ist halt auch, dass mich Han Solo überhaupt nicht interessiert. Deswegen weiß ich es auch nicht. Ja, nicht interessiert. Keine Ahnung, wann der Star Wars nicht recht viel. Nee, aber sollen wir nicht gleich abhaken? Ich habe ihn nämlich hier noch stehen. Star Wars Episode 8 habe ich unter meinen besten Filmen des Jahres stehen. Ich will ihn nur erwähnt haben. Das war wie, glaube ich, vor 2 Jahren, als ich Episode 7 erwähnt habe, weil Star Wars mir halt schon sehr am Herz liegt, gebe ich euch offen zu. Ich will ihn einfach nur erwähnen für all die Hater, weil dieser Film unglaublich kontrovers, zumindest in gewissen sozialen Medien, für Streit unter Star-Wars-Fans sorgt. Und ich das in meiner Kritik ausführlich angebracht habe, aber ich finde es so witzig, find, dass das der erste Star Wars-Film ist seit langem, der mal wieder was Neues macht und ein bisschen neue Sachen sich traut. Und genau dafür wird er jetzt gehatet. Und vor 2 Jahren haben alle Episode 7 gehatet, weil das ist ja genau das Gleiche, was wir immer kriegen. Ich denke, make up your goddamn mind. Also entweder so oder so, du kannst nicht beides haben. Und ja. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich, halt ich bin halt auch kein großer Star Wars-Fan. Hast du jetzt alle gesehen? Oder? Ich habe alle gesehen. Schon, ja. Okay. Also einmal halt. Aber. Ja. Nee, ich weiß nicht, du hattest da, glaube ich, du fandest ihn nicht gut, ne? Boah, war nicht so mein Film, nee. Aber jetzt nicht unbedingt, weil sie sich Neues trauen, das ist nicht mein größtes Problem. Das nee, der Film hat auch jetzt, ich fand die Story war halt so ein bisschen, also, die ist halt stehen geblieben. Also es war halt total. Ja, es ist ja, es passiert ja auch in Star Wars Zeit vergehen was? 14 Stunden oder sowas während des Films? Ja. Also ich finde halt, also keine Ahnung, wenn dann macht man. Nicht nur gefühlt, glaube ich. Ich glaube, es sind tatsächlich 14 Stunden. Ist nicht am Anfang schon irgendwo ein Schnitt, weil sie ist ja nicht 14 Stunden bei Luke. Ich glaube, das Problem ist, dass gewisse Abschnitte der Story mehr Zeit brauchen. Aber die Verfolgungsjagd zwischen Imperium, das ist tatsächlich nur ein paar Stunden. Aber irgendwas bei Rey muss länger dauern, kann nicht anders sein. Ja. Sie übernachtet mindestens 2-3 Mal dort, also ein paar Tage müssen vergehen. Okay, aber dann sind es halt so 3 Tage. Also ich würde sagen, es fühlt sich ein bisschen gestreckt an, als würden sie halt... Ja, so, wir müssen jetzt einen Mittelteil von der Trilogie machen. Genau, also, so sieht's aus. Also ich finde, wenn dann mache ich halt einen Film, der halt eigenständig ist, natürlich Anfang und Ende halt an die jeweiligen vorherigen und nachfolgenden Filme angepasst, aber das war halt einfach wirklich so... Jetzt, wir müssen eine Trilogie machen, deswegen brauchen wir jetzt einen Mittelteil, also machen wir so eine Story, die tatsächlich, also sie bleiben ja dann tatsächlich auch einfach stehen und, also ich meine, keine Ahnung, die Story sagt ja gleich, sie bewegen sich eigentlich vorwärts, bewegen sich alle gleich so, es verändert sich nichts, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ob es irgendwie absichtlich so Meta war, weiß ich nicht, aber. Ich verstehe das lustigerweise nicht ganz so, weil, also, auf der Charakterebene, finde ich, macht der Film viel mehr, als jeder andere Star Wars Film für mich je gemacht hat, also, sowohl Rey als auch Kylo Ren interessieren mich mehr, als sie mich vorher interessiert haben. Ja. Sind einfach komplexere Figuren geworden, als jene Star Wars-Figur war. Alles andere ist immer zweidimensional auf eine Catchphrase reduziert oder auf gut-böse. Und das sind die beiden jetzt, finde ich, nicht mehr. Und wenn man jetzt rein in Ereignissen rechnet, also hey, ja, jetzt müssen wir Spoiler machen, aber es passieren auch Dinge in dem Film, die jetzt eine Konsequenz für den nächsten Teil bedeuten. Ja, schon, also, aber das könnte man, also man könnte, ich weiß es nicht, ja, wie gesagt, Star Wars ist jetzt, ich will mich jetzt nicht so reinsteigern, keine Ahnung. Ich ewig mit Lukas darüber diskutiere und er auch eher nicht pro des Films ist, ich bin eher pro und auch ich muss sagen, perfekt ist der Film deswegen noch lange nicht. Also es gibt ganze Abschnitte, die ich auch zäh fand. Da wünscht man sich eine gute alte Episode 1 zurück. Oh mein Gott, ich hab letztens wieder Episode 2 gesehen und der ist ja noch viel, viel schlimmer als Episode 1. Da gibt es die most cringy Love-Dialoge aller Zeiten. Das ist so schlimm und ich verstehe nicht, wie jemand mit so einem Budget so ein Drehbuch überhaupt schreiben konnte. Das ist, oh mein Gott, man sitzt da und läuft einfach nur rot an und schämt sich. I'm haunted by the kiss you should never have given me. Oder irgendwie sowas ist gleich ein Satz, den man zu Natalie Portman sagt. Ja, das ist richtig, richtig hart. Ich will mit dir sein, aber ich kann nicht. Aber ich will. Das ist also keine Ahnung. Das hat schon fast Hobbit-Ausmaß. Nicht zu vergessen, der Sandmonolog. Ich mag Sand nicht. It's coarse and rough and irritating. It gets everywhere. Nee, Episode 2 ist echt, also hart. Aber wollen wir vielleicht bei Fortsetzungen bleiben? Diesmal tatsächlich guten. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Justice League, nee, sorry. Nein, ich hatte hier T2, Trainspotting. Habe ich auch hier stehen, ja. Ich fand, das war nicht die Fortsetzung, mit der ich gerechnet hätte, aber genau die Fortsetzung, die es gebraucht hat für den Film. Okay. So, finde ich, macht man eine Fortsetzung nach, was war es, 20 Jahren? Auch lang auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, könnte hingehen. Das war genau die Fortsetzung, die der Film gebraucht hat. Ich habe da damals einen Kritikzug gemacht, ich habe ihn auch unter meinen besseren stehen. Ich fand, glaube ich, die erste Stunde von dem Film richtig gut und keine Spoiler, keine Sorge, aber das Ende, das ist mit Danny Boyle für mich oft so. Nicht immer, es gibt Filme, von denen, die finde ich von Anfang bis Ende gut. Das Ende fand ich ein bisschen kacke. Ich sagen. Also wirklich so die letzten 5 Minuten oder so. Und aber der Rest, also eben, ich fand es zwar eine würdige Fortsetzung an vielen Stellen, es hat wirklich neue Sachen auch gemacht. Auch das Ende ist nicht so wie das vom ersten, da brauchen wir nicht reden. Also ich fand es halt gut, es war eine gute Mischung aus Nostalgie, aber trotzdem was Eigenständiges, was Neues gemacht ist. Das war ja, Ewan McGregor ist einfach. Ja, gut, das ist auch so ein Typ, immer. Den sehe ich einfach gerne. Ist einfach ein guter Schauspieler, kommt mega sympathisch immer rüber, egal ob er jetzt ein Junkie spielt oder nicht. Doch, war auch ein Film, den ich eigentlich ziemlich gut fand, bis auf die letzten 10 Minuten oder so. Aber ja. Und dann die zweite Fortsetzung, die ich auch noch hier in meiner Liste habe, wäre Lombok. Ich habe Lombok nie gesehen. Das ist sehr, sehr schade. Du solltest, du solltest mal in ein Land fahren, wo Kiffen legal ist, dich gehörig einrauchen und dann dir Lombok angucken, nur damit du dir jetzt Lombok angucken kannst. Okay. War eine sehr, sehr witzige, sehr, sehr coole Fortsetzung. Eben auch, glaube ich, fast 20 Jahre? Also relativ ähnlich zu Trainspotting. Ich habe keine Ahnung vom ersten Teil und ja, das hat mich auch nicht gereizt, mich damit. Ich muss sagen, ich kam nicht in Versuchung, mich damit zu beschäftigen. Schau ihn dir mal an. Er ist wirklich witzig, auch wenn man nicht bekifft ist. Okay, also eine würde ich habe ihn natürlich nur nicht bekifft gesehen, weil kiffen tut mir ja nicht. Nee. Deswegen guckt man sich ja Filme an, damit man weiß, wie das so ist. Also genau. Und Lombok bringt das Gefühl sehr, sehr gut rüber. Genauso wie Lombok. Man merkt einfach bei Lombok, dass alle, die an diesem Film mitgemacht haben, richtig Bock drauf hatten. Die hatten so richtig Bock, diesen Film zu machen. Die haben sich gefreut, sich wieder zu treffen, wieder zusammen zu arbeiten. Und das merkt man diesen Film einfach an, dass die Leute einfach, dass sie so viel Liebe da reingesteckt haben. Ja. Er ist wirklich auch witzig, vielleicht ein bisschen Pipi-Kaka-Humor manchmal, aber ist schon okay. Ist guter Pipi-Kaka-Humor. Und ja, also es sind wirklich die zwei besten Fortsetzungen, die ich seit langem gesehen habe. Bei mir ist noch nicht mehr so viel übrig. Ich habe noch ein paar schlechte Sachen, die ich nennen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas davon gesehen habt. A Cure for Wellness. Ja, den habe ich auch hier. Oh, den hätte ich gern gesehen. Der sah so hübsch aus. Der sah wirklich gut aus. Und das ist so ein Film, auch die erste Stunde, dachte ich mir, yes, gut, dass ich mir angeschaut. Warum war der 2,5 Stunden lang? Und Alter, am Ende, das ist glaube ich das beschissenste Filmende, was ich seit langem gesehen habe. Also, ist halt ich spoil cool. das jetzt nicht, aber das ist so unfassbar. Ich habe am Ende echt gedacht, what the fuck? Also, das läuft durch so viele Hände. Das war ein Drehbuch. Dann hat sich jemand verfilmt. Jemand hat es geschnitten. Und niemand hat irgendwann gesagt, Leute, stopp, das ist komplette Scheiße, was wir machen. Ich verstehe es nicht. Sie hätten es richtig cool machen können, aber das Ende, das war so, okay, hey. Das hätte wie sowas wie Shining werden können, nur in so einem Krankenhaus oder Kurort, weißt du? Und das, so, vor allem macht das Ende von mir aus gerne übernatürlich, da habe ich kein Problem mit. Aber das war abgedreht werden, aber das halt war eher konsequent. So ein, das war eher so ein Ende von so einem Haunted House Stephen King Verfilmung, keine Ahnung. Das kommt aus dem Nichts. Also das, was am Ende passiert, es gibt keine Vorlage dafür, es gibt keinen Moment, wo du sagst, das haben sie vorher mal etabliert in dem eben 2,5-Stunden-Film oder so. Ja. Sondern es wird einfach völlig abgedreht am Ende. Also, ja. Aber ich fand, trotzdem kann man sich schon mal anschauen, aber das Ende ist halt... Ja, da muss man schon... Also das sind wirklich die letzten 20 Minuten oder so. Das ist wirklich ein ganzes Stück am Ende, wo du sagst, puh, also das ist für mich ein anderer Film. Also es ist, als hätte man umgeschaltet auf einen anderen Sender und sieht, keine Ahnung, was, ein Ende von einem alten, schlechten Edgar-Wallace-Film oder sowas. Ja. Also, ganz komisch. Was ich noch habe, das war nicht im Kino, sondern das ist eine Netflix-Produktion. Und das, was ich witzig finde, warum ich den auch erwähne, das ist nämlich ein Film, der mir begegnet ist mit extrem vielen positiven Kritiken im Nachhinein. Also ich habe ihn vorher gesehen, lustigerweise. Und ein paar Wochen später kommen aus allen einschlägigen Richtungen, die ich so wahrnehme, also die meistens auch meinen Geschmack so ein bisschen treffen, auf YouTube und so, kommen Kritiken zu diesem Film und alle sagen, mega gut, ist eine Stephen King-Verfilmung, dieses Machwerk. Das Spiel. Und heißt Das Spiel, genau. Gerald's Game im Englischen. Und also man muss fairerweise sagen, ich habe den im Urlaub gesehen, in Italien, wir haben auf dem Laptop geguckt, auf dem kleinen. Der Film hat nach einer Dreiviertelstunde oder so, habe ich gesagt, Leute, ich gehe jetzt mal kurz duschen. Ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Ja, es fehlen mir 10 Minuten oder so von dem Film oder Viertelstunde. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde ausgemacht, weil mir dann irgendwann zu, also ich hatte einfach keine Lust mehr, sie am Bett gefesselt zu sehen. Ja, und Scheiße, das ist mir auch egal, den Spoiler, auch weil ich gar nicht will, dass den jemand sieht. Aber spoiler mich nicht. Also willst du ihn fertig gucken? Ich dachte, du hast ihn ausgemacht nach Dreiviertelstunde, weil du langweilig warst. Nee, ich habe ihn für später aufgehoben. Das ist nicht wie ein Burger, den du nochmal warm machst. Ich kann Filme gucken, wie ich will, okay? Okay. Ja, also, der kannst du gerne antun. Aber also nur mal die Grundstory. Es ist ein Ehepaar, die haben irgendwie so eine Ehe, die nicht so gut läuft scheinbar. Und deswegen fahren sie ins Ferienhaus. Oder gemietetes Ferienhaus, keine Ahnung. Ist auch ein bisschen älter, jetzt nicht ein junges Pärchen, sondern beide so... 50 würde ich vielleicht sagen. Oder er gehen auf sieht 50 eher zu. Aus wie 70 und sie wie 40. Das ist irgendwie super eklig. Auf jeden Fall wollen sie halt ihre Ehe ein bisschen auffrischen und er schlägt dann so ein bisschen Sexspielchen vor, kettet sie ins Bett und so. Und du merkst schon, sie hat auch nicht so wirklich Bock auf die ganze Sache. Aber ja, was macht man nicht alles für den Mann, weil er das gerne möchte oder keine Ahnung, was die Motivation für diese Figuren sein soll. Und soweit, glaube ich, kann man das schon noch sagen. Er hat einen Herzinfarkt, fällt von dem Bett runter. Sie weiß nicht, wo der Schlüssel ist und ist da festgebunden. Ui. Irgendwo, nirgendwo. Also es klingt erstmal irgendwie, klingt interessant. Und wenn man weiß, das ist ein Stephen King, denkt, okay, das könnte richtig interessant werden. Erstens mal ist der Film komplett Banane. Also es passieren im weiteren Verlauf Dinge, wo du sagst, what? Und also ich finde ihn richtig schlecht. Der wurde auch schauspielerisch mega gelobt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie völlig falsche Wahrnehmung habe. Ich finde den richtig mies auch gespielt. Die deutsche Synchronisation hilft auch nicht. Also die Synchro ist grottig, die Deutsche. Na gut, ich hab's auf Englisch. Also wie die gut. sprechen, ist keine Ahnung, wie so ein schlechtes Hörbuch oder so, ich weiß nicht. Und du hast halt im Grunde nur eine Darbietung, nur sie, weil er hat einen Herzinfarkt, er ist weg und im Grunde ist es nur noch sie in diesem Bett. Aber es kommen dann schon irgendwelche bedrohlichen Dinge, ergeben sich dann schon, weil es ist ein Stephen King. Und das Ende ist komplett Banane, also es macht sowas von absurd. Und du lernst so ein bisschen, also sie sitzt da lange in ihrem Bett dann und denkt über ihr Leben nach, weil sie halt denkt, sie stirbt oder keine Ahnung. Und deswegen lernst du dann aus ihrer Vergangenheit einige Dinge kennen, wie ihr Leben so verlaufen ist. Ist alles nicht so gut gelaufen an einigen Stellen. Und es könnte alles interessant sein und der Film ist unfassbar langweilig auch, finde ich. Also jetzt mal, um einen Vergleich zu finden, 127 Hours ist auch 1,5 Stunden, 2 Stunden, James Franco einfach nur eingeklemmt mit einem Stein. Keine Ahnung, durch die Schnittart, durch was auch immer, durch die Montagen, die man mit einfügt, ist es ein unterhaltsamer Film, der spannend ist, der interessant ist. Im Kontrast hier eine Frau, die an einem Bett festgekettet ist, die in einer ähnlichen Situation in gewisser Weise ist, weil es wird ihr niemand zur Hilfe kommen, sterbenslangweilig und teilweise ein bisschen trashy, fand ich auch. Also es gibt dann irgendwann Abschnitte in dieser Story, wo ich denke, boah, das ist ein richtig schlechter B-Movie gerade. Ja, du sagst es nur, weil da mal eine Frau eine Hauptrolle spielt. Also. Ja, voll, das können wir gar nicht ab hier. Aber weißt du, erst über Schwarze, jetzt über Frauen, also dann Religion magst du auch nicht, also keine Ahnung. Freunde machst du dir heute keine. Nee, also sie ist auch keine schlechte Schauspielerin. Ich glaube, Carla Gugino, glaube ich, sagt man, ich glaube, sie ist Italienerin, war in Sin City zum Beispiel im ersten drin. Ach, das war die? Das ist genau. Sie ist ein bisschen, aber in Sin älter City geworden, sieht Tobi. Die hübscher Frauen aus. Dürfen auch altern, ne? Also ich meine. Ja, aber zwischen altern und hässlich werden? Nee, nicht hässlich, war halt komisch geschminkt und nee, so. Nee, die war halt total aufgespritzt mit Botox und so einer Scheiße. Genau, in Watchmen ist die alte Silk Spectre. Ja, ja. Ah, die alte ist die da? Die alte ist die, genau. Ja, da ist sie alt geschminkt. Genau, da ist sie auf alt geschminkt, ja. Ja, aber das Spiel, da hat sie ja 3 Tonnen Botox in der Fresse. Ja, das stimmt schon. Also, die ist jetzt nicht die Schönheit aller Zeiten, aber das ist ja auch völlig egal für die Story. Und sie wird auch mega gelobt für ihre Darbietung. Ich fand auch das nicht so gelungen. Also nicht, dass sie jetzt mega mies wäre, aber ich hatte immer das Gefühl, das Material, was der gegeben wird, ist halt auch nicht der Knaller. Hm. Und ja, also das ist einer der schlechtesten, die ich dieses Jahr gesehen habe, entgegen aller öffentlicher Wahrnehmung ansonsten. Aber ist von Netflix gemacht, sagst du? Ist Netflix original. Weil das ist nämlich was, was bei Netflix schon auffällt. Die haben manchmal sehr hochqualitatives Zeug. Also das eben, wenn du House of Cards anguckst, denkst du, boah, wow, krass, das ist irgendwie, da sitzen vermutlich irgendwie richtige Profis am Werk. Und dann manchmal machen sie aber auch, also gerade bei den Serien ist es ja so, dass sie oft einfach so Kleinzeug produzieren, was sie auch fast absichtlich billig machen. Ja, ja, aber deswegen glaube ich, können sie aber halt auch relativ viel Verschiedenes machen und halt auch ausprobieren. So wie zum Beispiel dieses Glow, habt ihr das gesehen? Ja, genau. Das fand ich richtig, richtig cool. Also ich glaube auch nicht, dass da recht viel Geld jetzt drin steckt. Mhm. Aber das war richtig, richtig cool. Und sie haben halt was Neues probiert und damit haben sie halt gewonnen. Nee, und manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Also, aber der sieht auch billig aus, finde ich. Also der hat immer so ein, immer wenn sie an ihre Vergangenheit denkt, irgendwie gibt es halt eine Vergangenheitsszene bei ihr, die an das Sonnenfinsternis, als sie ein Kind ist. Und die Sonnenfinsternis wird aber nicht so dargestellt, wie sie aussieht, sondern alles ist rot auf einmal. Also es hat schon Sinn, warum das so ist. Aber es ist so ganz billig dann in der Gegenwart, wenn sie daran denkt, ist immer alles so ganz billig rot ausgeleuchtet, als wenn du einfach einen Scheinwerfer aufstellst und so eine rote Plastikfolie davor klebst. Also auch technisch, finde ich, sieht der Film schon mies aus. Ein paar Special Effects sind auch in dem Film drin, die auch richtig schlecht aussehen. Und wo mir dachte, nee, also ganz so sparen musst du dann auch nicht. Oder du lässt es halt weg und löst es anders oder so, weil das ist ein ganz kleiner Film. Es ist ein Kammerspiel von einer Person. Du könntest das auch anders lösen. Aber ja, nee, also. Es gibt gute Sachen von Netflix. Ich nenne nämlich auch gleich als Kontrast was Gutes, was nur von Netflix kommt. I don't feel at home in this world anymore. Ich glaube auf Deutsch einfach nur fremd in dieser Welt. Mhm. Habe ich gestern extra noch geguckt, um den noch mit reinzunehmen, weil ich auch da ganz viel Positives gehört hatte und dachte mir, okay, schaue ich mal. Ist jetzt auch kein perfekter Film oder so, aber hat mich von Anfang bis Ende unterhalten. War originell auch irgendwo, also war auf jeden Fall was nicht Mainstreamiges, hat nicht versucht, alle Leute abzuholen. Ist eine sehr böse schwarze Komödie. Es geht um eine Frau, die eben, sie ist, glaube ich, Krankenhelferin, also pflegt alte Leute in ihrem Job und kommt eines Tages nach Hause und bei ihr wird eingebrochen. Jemand hat ihr halt das gute Silberbesteck von der Oma geklaut, ihren Laptop und ich glaube noch ein, zwei Kleinigkeiten, genau, Medikamente oder so. Und dann geht sie halt zur Polizei, wie jeder andere Mensch das machen würde und die, ja, was willst du auch groß machen, wenn du keine Spuren hast? Ja, die nehmen halt den Fall auf, die kommen vorbei, gucken sich das an. Sie hatte scheinbar ihre Haustür nicht richtig abgeschlossen, das ist dann eh schon mal, ja, selber fahrlässig halt irgendwo und deswegen können die nicht viel machen. Das nervt sie halt und irgendwie kotzen sie an sich die Menschen einfach an. Warum sind alle Menschen solche Arschlöcher zueinander, sagt sie, glaube ich, mehrmals im Film. Und deswegen nimmt sie sich vor, sie macht das selber. Sie hat auf ihrem Handy so eine App und kann ihren Laptop tracken und merkt, wo der ist, geht auch damit wieder zur Polizei und sagt, hey, ich weiß ja, wo das ist, sie müssen jetzt nur noch dahin fahren. Ja, nee, können wir das nicht einfach so machen, geht nicht und so. Und sie ist halt, hat halt nicht die Geduld, das irgendwie durch den offiziellen Weg weiterlaufen zu lassen, sondern will das halt jetzt selber klären. Und lernt dann auch einen Nachbarn kennen, das ist Elijah Wood, also Frodo himself, der einen super coolen Weirdo spielt. Also er hat so einen kleinen Anakin Skywalker-mäßigen Pferdeschwanz hinten, läuft immer mit so Nunchucks rum und sieht generell relativ weird aus. Und der ist sofort dabei, er sagt, ich helfe dir, wir machen die fertig, Leute, gar kein Thema. Ich habe einen Morgenstern, wir gehen los. Also er nimmt wirklich seinen Morgenstern mit und zieht sie los und wollen ihren Laptop zurückholen. Und es wird ab da nur noch abgedreht. Und der Film ist auch blutig an manchen Stellen und sehr böse und ein bisschen derb. Und, aber das war eine coole kleine Produktion. Das wäre was, was es vielleicht nicht ins Kino geschafft hätte. Niemals. Und es war cool, dass Netflix halt gesagt hat, nee, komm, lass den mal machen, den Film. Ja. Es sind auch nicht die Mainstream-Stars. Also eben Elijah Wood, klar, man kennt den. Aber es ist jetzt nicht ein AAA-Typ irgendwo, wo du sagst, ja, der führt ganze große Franchises immer und immer wieder an. Der hat irgendwie mal Herr der Ringe bekommen und das war es eigentlich. Also alles andere von Elijah Wood ist eher kleiner, sind Indie-Sachen. Und die Hauptfigur ist Melanie Linsky, glaube ich, heißt sie. Die Verrückte aus Two and a Half Men. Genau, das ist eben, wo man erstmal denkt, das ist die Stalkerin von Charlie Sheen in den alten Two and a Half Men Staffeln gewesen. Aber ich habe sie schon mal in was gesehen und fand sie da auch als Schauspielerin gut. Ich fand sie nicht mal in Two and a Half Men schlecht, obwohl das Material so schlecht ist, was sie da bekommt für ihre Figur. Und in dem Film ist sie super. Also es ist, aber eben, mit den zwei Leuten würdest du nicht sagen, das ist ein Film, den du groß ins Kino bringst oder einen großen Release machst. Und war auf jeden Fall ein cooler Film, war unterhaltsam, ich habe mich nie gelangweilt, war deswegen kein Meisterwerk, aber war was Eigenes. Hat nicht auf irgendwas anderem basiert, am ehesten vielleicht noch, wenn man einen Vergleich haben will, wenn du The Big Lebowski nochmal machen würdest, weil es geht ja die ganze Zeit um ihren Laptop, den sie wieder haben will und ihr Silberbesteck, Big Lebowski und dann, ja, ein hartes 16er Rating aufpackst und das halt, und Big Lebowski ist ja schon so ein bisschen... Wollte ich gerade sagen, hast du nicht ab 16? Nee, ja. Der ist ja auch schon so Szenen wie abgeschnittenes 10 und sowas, aber der hier ist nochmal, der zeigt es nochmal ein bisschen grafischer, also so ein bisschen derber, ein bisschen, ja, ist glaube ich auch nur ab 16, aber ich hätte mich hätte nicht so sehr gewundert, wenn er sogar ein 18er Rating gehabt hätte, sage ich mal. Ja, so wild ist es jetzt auch nicht. Nee, aber es sind also, halt ein, zwei Stellen da, wo du sagst, ah, schon, ja, schon eklig und wird dann auch in so Nahaufnahmen, weißt du, gebrochene Finger, wenn du so Nahaufnahmen davon hast, ist ein bisschen, muss eigentlich nicht sein, aber in den Film passt es irgendwie rein. Ich hätte noch vier Filme, über die ich sehr gern reden würde. Sind das alles gute Sachen oder sind das auch schlechte? Das sind alles gute. Pass auf, jetzt kommen nur Comicfilme. Vier Stück. Okay, nein, jetzt alles Fortsetzungen. Nein, also der erste wäre 7 Minuten nach Mitternacht. Den habe ich nicht gesehen. Kenne ich nicht. Also ich erinnere mich dran, ja, aber... Also es geht um einen kleinen Jungen, von dem die Mutter hat Krebs. Und vor seinem Fenster ist halt immer so ein Hügel mit einer Kirche und da steht ein Baum drauf. Und ja, er bekommt dann jeden Abend Besuch von diesem Baum. Der wird dann zum Riesen, zum Monster. Du hast die Trailer sicher gesehen. Ja, und die so das rauf und runter. Monster wird gespielt oder gesprochen. Ich weiß nicht, ob es Motion Capture ist. Ich erinnere mich, glaube ich, ans Plakat. Ja, das wird auf jeden Fall von Liam Neeson gesprochen. Und dieser kleine Junge verarbeitet dann quasi durch diese Geschichten, die Liam Neeson ihm erzählt, die Krebserkrankung seiner Mutter mit dem unvermeidbaren, dramatischen Ende dann. Also ich war sehr überrascht von diesem Film, weil in dem Trailer ist nichts angedeutet worden von diese Geschichten, die der Baum erzählt. Die sind unglaublich schön mit Wasserfarbensequenzen dargestellt. Also es ist wirklich einfach nur ein wunderschöner Film. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult am Ende. Mhm. Sehr berührend auf jeden Fall, sehr zu empfehlen. Ich will auch gar nicht zu viel erzählen, aber es ist wirklich, wirklich gut gespielt, gut gemacht, sieht wunderschön aus. Felicity Jones spielt die Mutter, das ist aus Rogue One, kennst du die? Ja, und genau, die war doch auch irgendwie einen Oscar nominiert für, wie hieß der Stephen Hawking-Film vor 2 Jahren? Ah. Eddie Redmayne. Sex mit der Unendlichkeit genau. Oder sowas. Also eben, das ist eine gute Schauspielerin auf jeden Fall und spielt da eben die Mutter. Den Jungen, glaube ich, kennt man gar nicht. Das ist, glaube ich, relativ Newcomer. Bestimmt sogar. Ich wüsste nicht, wo ich den mal gesehen habe. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Nee, sah auch nicht schlecht aus. Das hat sich aber nicht ergeben. Das war jetzt auch nicht jemand, kein Film, wo ich mir gedacht habe, oh, Mist, habe ich verpasst, weil dachte mir so, ja, sieht ganz nett aus, aber Das tut es auf jeden Fall auch mal zu Hause im Fernsehen. Also ich war sofort, dass ich den Trailer gesehen habe, den will ich auf jeden Fall sehen. Dann bin ich auch relativ zeitig ins Kino gegangen, weil nicht lange gelaufen ist. Leider. Ja, das ist halt oft das Problem bei uns. Das ist halt klar, die kleinen Sachen, die halten sich bei uns halt hier nicht lange, weil ja. Das ist halt auch anders als früher. Heute kommen halt einfach 15 Filme pro Woche. Wenn du dir die Filmstarts anschaust, das ist so absurd. Und logisch, alles, was dann nicht zieht, ist halt dann einfach relativ schnell weg, wenn du nicht gerade im Scharfrichter gespielt wirst. Ja. Als nächstes hätte ich noch Erfindung der Wahrheit. Miss Sloane. Habe ich leider nicht gesehen. Genau, Miss Sloane. Mein zweiter Celebrity Crush. Also neben Natalie Portman, Jessica Chastain. Also sie spielt in dem Film hervorragend. Also der Film ist unglaublich unterhaltsam, gibt eigentlich keine Action in dem Film. Ist tatsächlich was nur, genau ist ihre Rolle? Weil das habe ich nicht so ganz gesehen. Sie ist schon irgendwie in Politik verwickelt, aber ja, sie managt quasi Kampagnen, allerdings eher für Unternehmen. Okay. Beziehungsweise in dem Film geht es irgendwie drum. Sie arbeitet erst bei einer großen Firma und dort ist sie für ein Projekt zuständig, das irgendwie die Einfuhr von Palmöl verhindern soll oder vermehren soll. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall wechselt sie dann Firma zu einer Rechts- oder zu einer, ich weiß nicht, was das für Companies sind, das ist halt so Wirtschaftsscheiß. Auf jeden Fall setzen sie sich dafür ein, dass eben die Kampagne von Politikern fehlschlägt für ein lockereres Waffengesetz in den USA. Also es geht darum, dass sie wollen, dass jeder, der eine Waffe besitzt, vorher einen Waffenschein machen muss, also einen krasseren, als sie machen müssen, dass jeder geprüft wird, dass es halt einfach schwerer ist, an Waffen zu kommen und dass jeder vorher, der eine Waffe hat, auch geprüft wird und getestet. Und sie kämpft halt da dagegen, dass dieses, also sie kämpft dafür, dass dieses halt, dieser Gesetzesentwurf durchkommt, eben mit taktischen und strategischen Mitteln. Er hört sich furchtbar langweilig an. Nee, aber es ist furchtbar trocken, aber der Film ist super inszeniert, hat durchgehend extrem hohes Tempo am Start. Schauspielerische Leistungen sind der Wahnsinn, also echt unfassbar unterhaltsam, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich auch lange vor dem Film irgendwie gedrückt und dachte, ich als Vorbereitung hier für diesen Podcast. Kam bei uns auch, glaube ich, wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr nach den USA raus. Also ich hab ihn wirklich verfolgt, ich wollte ihn nämlich wirklich gerne sehen. Und eben, ich glaube, wirklich 4 Monate oder 5 Monate später erst bei uns. Und dann, ich weiß nicht, was mir dazwischen gekommen ist. Und der lief ja schon 1, 2, 3 Wochen oder so, aber ich habe es nicht hinbekommen, den zu gucken. Ich glaube, er lief dann relativ schnell in dem Saal, in dem ich nicht gerne gehe. Manhattan. Ja, und dann eben, und das ist so tatsächlich, das ist ein Hindernis. Also ein Film, der dann da läuft, zieht nicht so wirklich dann bei mir. Da habe ich zum dritten Mal den dritten Film, den ich jetzt erwähnen wollte, lass gesehen. Lass mich noch einen machen, damit wir so ein bisschen Abwechslung drin haben. Okay. Weil ich habe auch noch 2, und zwar Mother. Der wäre jetzt hier 4 gewesen. Sowieso gekommen. Okay. Der wäre Nummer 4 gewesen. Ja gut, dann schieß los. Ja, ich fand ihn ziemlich cool. Also es reicht, den Film einmal zu sehen, absolut. Okay. Aber nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach, weil das ein Film ist, den man sich nur einmal anguckt. Finde ich persönlich. Das kann man zu Darren Aronofskys Filmen schon manchmal sagen. Ja. Also theoretisch sind das Filme, die du nicht oft sehen musst, weil sie meistens anstrengend sind und schwierig. Ja, ich war auf jeden Fall, also ich habe was komplett anderes erwartet. Also ich wusste schon vorher... Der Film wurde als was anderes vermarktet. Auch. Ja, also aber ich wusste vorher schon, dass ich mich auf was anderes einlassen soll, als der Trailer irgendwie zulässt. Dass es dann in so eine Richtung geht und dass es dann so abdreht und tatsächlich ziemlich heftig wird, habe ich dann trotzdem nicht erwartet. Also, ist auch ein Film, der wieder ein bisschen die Leute gespalten hat. Die einen fanden ihn unfassbar schlecht. Also es gibt so ein Bewertungssystem in den USA, was mir dann untergekommen ist, der CinemaScore. Da werden, glaube ich, wirklich wie bei uns bei der Sneak früher, Leute kommen aus dem Kinosaal raus und geben Noten von A bis F oder was es bei denen ist. Und selbst Filme, die nicht so gut abschneiden, also selbst Trash, kriegt meistens dann, also wenn es schlimm ist, ein C oder sowas oder B-, weil das eigentlich immer so im Durchschnitt, die einen sagen geil, die anderen sagen scheiße, es ergibt sich so ein Durchschnitt immer von C oder sowas. Mother hat es geschafft, ein F zu kriegen. Also aber F bedeutet nicht total beschissen, F bedeutet nur nicht, bedeutet nur, dass es nicht der Film ist, der vermarktet worden ist. Das ist der Unterschied. Also es bedeutet nicht, dass der Film komplett beschissen ist, es bedeutet einfach nur, der Film ist absolut nicht das, als der so vermarktet worden ist. Ja, ist ja teilweise auch so. Also eben der Film wird als Horrorfilm vermarktet, als ein Psycho-Horrorfilm. Und es ist gar kein Horrorfilm, es ist nicht mal dasselbe Genre. Nee. Er ist verstörend, ja, aber halt auf einer völlig anderen Ebene. Ich fand ihn ziemlich gut, also auch wieder, ist vielleicht nicht perfekt, aber ich fand ihn sehr, sehr geil. Das ist halt schon ein Kunstfilm hoch 3. Also es ist schon ein Film, den kannst du nicht nebenbei mal entspannt gucken oder sowas, nicht für einen Popcorn-Abend, sondern du musst ja sehr bewusst Bock drauf haben. Du musst auch Bock drauf haben, jetzt so ein bisschen vielleicht auch belehrt zu werden. Also er hat sehr viele Botschaften, dieser Film. Mehr als nur eine. Also es gibt 2, 3 Themen, die er eigentlich anschneidet. Aber das ist total witzig. Man kann den Film eigentlich aus jeder Richtung so deuten. Ja, ich fand das ziemlich cool. Die Kritik, die an dem Film dann war, dass wenn du die Bedeutung also diese Interpretation rausnimmst, dann ist es gar kein Film mehr, dann funktioniert er gar nicht mehr. Ja, aber... Und das kann ich schon verstehen, ich verstehe die Kritik. Das ist total die dumme Kritik, weil wenn du einen Teil von einem Film wegnimmst, ja natürlich funktioniert nicht mehr. Was ist denn das für eine Kritik? Was wäre die lineare Story von dem? Der hat ja keine lineare Story. Ja, und das geht ja nicht. Das ist ja komplett Interpretation am Ende. Das ist ja schon komplett, ja, aber also, ich meine, der Film macht schon sehr eindeutig, worauf ich hinaus will. Und wenn du Bedeutung von dem... verschiedene Dinge, die du sehen kannst in dem Film. Also, so. Naja, aber ich finde, du kannst... Also Bedeutung ist bei diesem Film hier... Also nee. Also das finde ich einen total schwachsinnigen Kritikpunkt. Ich glaube, das Problem ist, oder vielleicht verstehen wir uns noch miss, dass es gibt halt auch Filme, die haben eine Botschaft. Das ist halt... Das Problem ist bei dem Film eher, der hat angeblich nur... Also ich finde ihn gut, aber der Film hat nur Botschaft. Er hat keine Handlung, der du folgst, sondern er hat nur Botschaft. Das ist halt ein surrealer Film. Was sagst du denn über Lynch-Filme? Genau, aber da, ja. Aber das, also dann kannst du ja Lynch auch kritisieren dafür. Es gibt ein paar so Sachen. Also, oder 2001 von Stanley Kubrick. Es gibt so ein paar Filme, die sind voller Botschaften, aber kein... Also, jawohl, 2001 hat zum gewissen Teil zumindest eine konkrete Handlung, die trotzdem nebenbei abläuft. Aber der Film hat in dem Sinne keine Handlung. Was ich nicht schlimm finde. Ich fand ihn cool. Ja, aber ich kann schon verstehen, was die Leute meinen. Also wenn was nur noch aus Botschaft besteht, ist das dann noch genauso gutes Filme machen, wie wenn du es schaffst, eine Handlung zu machen, die interessant ist. Und trotzdem hast du noch eine Subbotschaft drin, über die du nachdenken kannst. Also à la Ghost in the Shell. Du hast eine lineare Story, die du folgen kannst. Hey, Hacker greift die Leute an. Aber drunter geht es auch noch darum, was macht uns zu Menschen und sowas. Das ist natürlich, also ich verstehe die Kritik, wenn man sagt, gutes Filme machen, schafft beides. Und nur seine eigenen Ansichten und Botschaften rüberzubringen, ist nicht ganz so gut. Ist nicht meine Meinung, aber ist eine Kritik, die ich trotzdem verstehen kann und trotzdem sehen kann, warum Leute das ein bisschen doof fanden an dem Film. Ja, ich weiß nicht. Ja. Geht mir eh nicht so. Also Melancholia hat auch in dem Sinne nicht richtig eine Story. Und ich fand, ja, cool. Eben, keine Ahnung. Schau dir Eraserhead von Lynch an. Der hat auch keine Story, sondern nur Story. Bedeutung. Ich weiß nicht. Ja. Nee, genau. Also, den hatte ich noch auf dem Schirm, aber du hattest noch was? Ja, S. Ja, S habe ich hier nicht stehen. Weder ich bei den gesehen. Schlechten noch bei du den... Du hast S auch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn weder bei gut noch schlecht. Wenn ich mich entscheiden müsste, eher bei schlecht, würde ich sogar sagen. Was? Ich fand den unglaublich unterhaltsam. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist... Also das ist halt... Es ist nicht wirklich ein krasser Horrorfilm. Ich fand, es war halt eher so ein Abenteuerfilm für Erwachsene mit Kindern. Ich habe den, glaube ich, 3-4 Mal gesehen. Werde mir den auf jeden Fall auf Blu-ray kaufen, weil es ein... Ich habe ihn nicht ansatzweise bei schlecht verordnet. Also der Film funktioniert auch und so. Total unterhaltsam. Ich fand halt, war halt nicht so originell für mich. War halt. Wer soll halt S? Ja, eh. Also, nee, und ich hab den alten nicht gesehen und ich hab das Buch nicht gelesen. Also, ich bin jetzt sogar einer von diesen Zuschauern, die nicht da groß mit reingehen, habe ich doch alles schon mal gesehen, was tragt dir Neues dazu bei? Aus der Sicht nicht mal, aber ich fand ihn halt zu keinem Zeitpunkt gruselig. Das ist halt schon ein Horrorfilm. Ich fand ihn nie gruselig, an keiner Stelle. Mag jetzt geschuldet sein, gut, das ist Interpretationssache, ob ich jetzt jemand bin, der sich nicht gleich gruseln lässt, würde ich nicht sagen. Also Babadook fand ich gruselig, und dann sagen die meisten, hey, Babadook. Den fand ich etwas enttäuschend. Genau, fandst du das gar nicht gruselig, und den fand ich echt unangenehm, diesen Film. Also eben, vielleicht bin ich auch nicht der normale Horrorzuschauer, das kann auf jeden Fall sein, und das ist ein Film, der eher massenmäßig gut angekommen ist, und auch für die Masse gemacht war. Eben sehr erfolgreich, also ich glaube, knapp die Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres verpasst, für einen Horrorfilm, der ab 16 ist. Sagt das schon was aus, weil halt so viele Zuschauer schon eigentlich rausfallen automatisch. Aber eben, ich fand ihn halt sehr, ich fand ihn durchschnittlich. Ich fand ihn okay, ich fand ihn nicht mies oder so, aber es war nichts, was mir jetzt groß in Erinnerung bleibt. Aber ging dir eindeutig anders. Ich fand ihn großartig. Also er war jetzt kein Meisterwerk oder so, das ist mir schon, also ich habe da irgendwie so zwei Skalas immer für unterhaltsam und halt tatsächlich krass mega Meisterwerkfilme. Mhm. Und es ist für mich einfach ein unglaublich unterhaltsamer Film gewesen, den ich mir immer wieder angucken kann. Mhm. Aus Gründen. Ich fand's einfach, ich weiß nicht, hat mir einfach Spaß gemacht. Es war einfach schön, Kinder leiden zu sehen wahrscheinlich. Bei mir war das Problem, dass man mich vorher gefragt hat, ob ich ihn sehen will. Und ich halt dachte, so ein Horrorfilm mit Clowns? Nee, natürlich nicht. Spoilert mich ruhig. Und dann hat man mich gespoilert und habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt hätte er mich, den Spoiler, den hätte ich gerne am Ende gehabt, nachdem ich denke, es ist ein Horrorfilm über Clowns. Aber ich weiß es doch gar nicht. Ist nur der erste Teil, oder? Der jetzt im Kino war? Ja, genau. Also vermutlich ist es halt noch gar nicht. Also das Buch ist eigentlich, es erzählt die Geschichte der Kinder. Und parallel erzählt es noch die Geschichte der Kinder, dann, glaube ich, 27 Jahre später, wie sie wieder zurückkommen und nochmal gegen S antreten müssen. Aber es läuft ja die ganze Zeit parallel. Ja, genau. Es wird immer wieder so getrennt. Verschachtelt ineinander erzählt. Ja. Und dann, also die Erwachsenen können sich nicht daran erinnern, was sie als Kinder gemacht haben. Und die Erinnerungen kommen ihnen halt dann immer so Stück für Stück wieder zurück. Vielleicht lese ich das Buch, weil also ich zu machen. Ist ein Riesenschinken, ne? Also ich glaube, es ist 1500 sieht aus wie 1000 Seiten Buch. Es hat 1500 sogar. Ja. Aber ich kann hat ja, die Bibel hat auch 1500 Seiten. Die hast du gelesen, ne? Aber ich kann dir das ja das Hörbuch zu ans Herz legen, gelesen von David Nathan, das habe ich gemacht. Das er macht ist es richtig Johnny gut. Stimme, oder? Ja, genau. Das ist nerdy, wenn du anfängst, Synchronsprecher dir zu merken. Ja, ich habe die Audible-App. Das ist super. Ja, die ist echt geil. Aber ist hier nicht gesponsert, oder? Nur Sponsor. Nein, ich krieg kein Sponsoring, dafür ist das hier einfach zu. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich den Fehler gemacht und habe angefangen, dieses Buch zu hören, auf dem Weg um eins nach der Arbeit nach Hause. Es war dunkel und David Nathan, der ist dabei. Also, ich glaube, ihr wisst alle den Anfang von S. Mit dem Gulli, der Clown ist drin. Okay. Das ist der Anfang von S. Drin, ja. Und wenn dann um eins in der Nacht dir eine dämonische Stimme ins Ohr schreit, so, hier unten fliegen alle, und dann wird ein kleiner Junge ein Arm ausgerissen. Das war das Einzige, was mich echt überrascht hat, weil ich wusste nichts von S. Und das ist einfach der Arm ab von so einem kleinen Kind. Okay, das ist hart, also okay, what the fuck. Ja. Aber danach, also das war leider das Opening, danach finde ich, hat mich nichts mehr geschockt. Also, ja, sie hatten, also im Vergleich zur ersten Verfilmung haben sie sich viel, viel mehr ans Buch gehalten. Ja, das war auch eine Fernsehverfilmung. Aber ich meine, im Buch gibt es noch eine Szene, wo dann diese 12-Jährigen in der Kanalisation alle nacheinander über die andere 12-Jährige herfallen. Herfallen ist, muss man wirklich sagen, also, gesagt, oder? Nein, sie will, dass jeder sie nacheinander prügelt. Es ist einvernehmlich. Es ist kein Rape, sondern es ist wirklich, es ist ein Gangbang und die Kinder wollen das alle so. Es ist ein sehr... Ich hab das gehört und er hat mir das vorgelesen und ich habe so gehofft, ich war gerade in der Öffentlichkeit, und ich habe so gehofft, dass nicht irgendwie aus Versehen der Stecker aus meinem Handy rausgeht und dann irgendwie mein Handy loslegt und irgendwie im Detail beschrieben wird, dass der Fette den größten Penis hat und wieder in die Muschi von der da eindrückt. Das war so schlimm. Ich bin richtig rot angelaufen. Das war so richtig schlimm pädophil. Das war furchtbar. Und ich fand, den Sinn der Szene habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Deswegen ist es in keiner der Verfilmungen drin. Es ist nämlich in der alten nicht, es ist in der neuen auch nicht. In der neuen machen sie auch wieder Blutsbruder beschafft oder so. Schneiden sich halt ein bisschen Hände auf und dann. Ich finde, das Ende vom Buch ist eigentlich viel kosmischer, ohne zu spoilern jetzt. Ich hoffe, sie machen es im zweiten Teil von der Verfilmung, bringen sie es ein bisschen mehr rein. Ich wäre auch offen, den zweiten Teil anzugucken, je nachdem, was das Casting ist. Es gab schon so Casting-Gerüchte. Jessica Chastain, John Hamm, glaube ich. Und das sind so Leute, die sagen, boah, das wäre schon nice. Also das sind schon Schauspieler, die mich dann schon reinziehen würden. Und dann kannst du es vielleicht nochmal düsterer machen, weil es sind Erwachsene, es sind ja auch Kinder, die sich nicht traumatisieren wollten, vielleicht beim Dreh, das heißt. Naja. Also sind teilweise wahrscheinlich schon, aber du kannst halt noch mehr machen, glaube ich, wenn alle Erwachsene sind, die beteiligt sind. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht mies oder so, weil ich habe ihn weder auf der einen Skala noch auf der anderen. Das sind halt immer die Filme, die bei mir deswegen vielleicht ein bisschen durchfallen, weil eben, es war für mich nichts Außergewöhnliches. Es war weder außergewöhnlich schlecht noch außergewöhnlich gut für mich. Es war einfach schön mittendrin irgendwo. Also ich fand es halt cool, weil ich glaube, das war das Maximale an Wahnsinn, was man von Stephen Kings Seiten in Filmen verbringen kann, ohne überhaupt nicht veröffentlicht zu werden oder so. Also das Buch wird wirklich, ist stellenweise richtig, richtig heftig und krass. Ja. Und der Film tut wirklich sein Bestes, um da irgendwie ansatzweise ranzukommen. Aber mehr geht eigentlich fast nicht. Ja. Muss man mal so sagen. Aber das heißt, hast du alles durch von deiner Liste? Ich hätte noch einen Film, den ihr aber nicht gesehen habt. Aber wenn wir schon bei Stephen King sind, hätte ich noch Der dunkle Turm. Ah, als positiv oder negativ? Als mittendrin. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe Ambition, ihn zu sehen. Ich habe alle Bücher auch als Hörbücher gelesen. Gehört, meine ich. Jetzt vor kurzem beendet und ich war jetzt auch von der Buchreihe nicht so überwältigt. Okay. War jetzt ganz nett und der Film macht halt was ganz anderes als die Bücher. Also ich verstehe, warum sich Fans drüber aufregen, weil diese Reihe hat extrem viele Hardcore-Fans. Mhm. Also ich verstehe schon, warum sich Fans über den Film aufregen. Ich als Nicht-Fan fand den Film okay. Okay. Also war auf jeden Fall ein Actionfilm, den man sich mal anschauen kann, mit schönen Easter Eggs und so weiter. War ganz nett. Ja, hat mich überhaupt nicht interessiert, schon im Trailer nicht. Sah im Trailer für mich eher ein bisschen trashig aus und nee, hat mich gar nicht gereizt, den überhaupt zu gucken. Ich habe noch einen und damit komme ich dann zu meinen. Also La La Land ist tatsächlich einer meiner Favoriten dieses Jahr und der andere lief auch, ich glaube, mit einer Woche versetzt und das ärgert mich manchmal immer, dass das alles im Januar schon ist, weil das schon wieder ewig her ist. Aber Hell or High Water. Den hätte ich gern gesehen. Die beiden sind so ein guter Film. Und es ist ein simpler Film im Grunde. Es geht, also ja, Jeff Bridges spielt einen Sheriff. Aber ich weiß gar nicht, wo es spielt genau. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber irgendwie so südstaatenmäßig sieht es aus. Also ein bisschen Texas-mäßig. Und Chris Pine und Ben Foster sind zwei Brüder, die Banken ausrauben und eine ganz bestimmte Kette an Banken. Und zwar immer Banken. Ich glaube, mit Western Bank nennen sie oder so, die sind dafür verantwortlich, dass irgendwie ihre Eltern irgendwie das Haus verlieren oder sowas, also wegen dem Kredit oder sowas. Der Film hat so diese Botschaft drin, dass Banken Leute abziehen Genau deswegen rauben sie diese Banken aus, um sich das Geld eigentlich wiederzuholen, was ihnen halt ihrer Meinung nach eh zusteht. Und der Film ist sehr simpel. Das ist ein relativ straightforward, in gewisser Weise Actionfilm. Also es gibt auch Action-Szenen, es gibt Geballer in dem Film. Aber deswegen sind die Figuren nicht zweidimensional, überhaupt nicht. Auch ein Chris Pine, an den ich keine Erwartungen hatte bisher, oder wenig, weil ich meistens nicht so seine Filme gucke. Also weder Star Trek interessiert mich besonders, noch der Rest. Und ich finde auch, dass er eher so ein Image für mich immer hatte. Ja, halt so Schönling, Hollywood, Saubermann und vielleicht auch nicht der beste Schauspieler. Und ich gebe gerne zu, wenn ich mich irre. Und in dem Film habe ich mich geirrt, weil er spielt da echt einen White-Trash-Typen irgendwo da aus den Südstaaten. Und spielt das super. Also fand ich mega gut. Und der Film, also es ist ein Actionfilm, es ist halt überhaupt nicht so überdrehte Action. Also wenn da Schüsse fallen, dann ist dir jederzeit bewusst, jederzeit kann einer von diesen Figuren, die da etabliert werden, draufgehen. Und fand ich mega gut. Ist, glaube ich, vom selben Drehbuchautor wie Sicario. Und Sicario fand ich auch nicht perfekt. Aber wenn man sich jetzt an Sicario, an die spannenden Stellen erinnert, so auf dieser Autobahn und solche Sachen, und so dieses Feeling hatte auch Hell or High Water an manchen Stellen, wo du wirklich sagst, okay, das ist krass spannend. Ich finde Hell or High Water deutlich besser als Sicario sogar. Und dieses Jahr kommt war schon richtig stark. Ja, das ist einer der wenigen Denis Villeneuve-Filme, die ich nicht mies oder so, aber ich bin nicht ganz so warm geworden mit dem Film. Ich hatte, glaube ich, auch zu hohe Erwartungen vielleicht. Also ich habe wirklich wieder erwartet, ein Meisterwerk zu kriegen, so wie Enemy vorher und sowas. Und das war es dann nicht ganz für mich. Es ging halt in eine andere Richtung als seine anderen Filme vorher. Ja, genau. Es wirkte ein bisschen mainstreamiger für seine Verhältnisse. Deswegen, vielleicht habe ich damit nicht gerechnet. Aber auf jeden Fall der Drehbuchautor von Hell or High Water und Sicario, Taylor Sheridan, glaube ich, bringt jetzt dieses Jahr nämlich auch einen Film raus. Das ist natürlich in den USA schon wieder lange gelaufen, Wind River. Und soll auch richtig, richtig gut sein mit Jeremy Renner, spielt dieses Mal aber alles so im Winter-Setting. Und Jeremy Renner spielt irgend so ein, ich weiß gar nicht genau, was der spielt, schon irgendwie sowas wie ein, ich glaube sowas wie ein Polizisten, aber der ist mehr so Vermittler zwischen den indianischen Ureinwohnern in der Region und den anderen Leuten. Und Elizabeth Olsen spielt tatsächlich eine Kommissarin, die einen Mord untersuchen muss. Und er vermittelt so zwischen ihr und den Indianern und es wird versucht aufzuklären, was da schiefgelaufen ist. Und der soll richtig, richtig großartig sein, der Film. Und es ist halt wieder Drehbuch von dem Typen, deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Aber eben, das waren so die zwei Dinge, wo ich mich schwer entscheiden konnte, was ich besser fand dieses Jahr, La La Land oder Hell or High Water. Ich weiß, gar nicht deine Meinung wahrscheinlich. Also und La La Land hat natürlich viel Praises abbekommen und wurde viel gelobt und sonst was. Deswegen würde ich wahrscheinlich aus Prinzip schon Hell or High Water sagen, weil das Film ist eben, ihr habt ihn nicht gesehen, ich glaube, der geht ganz schnell unter. Das wird in 2-3 Jahre weiß kein Mensch mehr, was Hell or High Water ist. Hm. Und er war nominiert, er hatte all diese Nominierungen auch, Drehbuch und ich glaube sogar bester Film oder so. Das hat er, ich glaube, bester Nebendarsteller, das hat er alles bekommen. Aber ich glaube, gar nichts davon gewonnen. Hm. Und in ein paar Jahren, weißt du, das ist halt so einer von diesen Perlen, die dann untergeht, weil halt Hollywood dann eher bei den Oscars mainstreamiger orientiert ist. Oder irgendwas, was sich schön selbst referiert auf die Hollywood-Welt oder am besten all die kritischen Oscar-Themen hat wie Moonlight, ein Schwarzer, der schwul ist und auch noch aus einem schwierigen Milieu kommt und halt all diese Sachen, die halt eine sichere Sache sind, wenn du halt einen Oscar-Film machen willst. Und der Film ist das halt gar nicht. Der ist eigentlich sehr simpel und hat nicht mega komplexe Botschaften oder sowas, aber er funktioniert einfach richtig, richtig gut. Und ja, deswegen habe ich den hier noch stehen. Und ansonsten glaube ich auch tatsächlich alles genannt, was ich nennen wollte. Ich habe ansonsten noch einen schlechten, so am Rande. Madame. Ich glaube, wir haben ihn alle gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte zum Glück diesen Monat kaum scharf richtig. Oh Gott, ja, du hast nicht verpasst. Also, den kann man eigentlich nur ganz kurz anschneiden. Das ist ich glaube, es ist ein französischer Film oder sowas. Also, so kommt es mir vor. Ich habe nicht nachgeschaut, wo das produziert wurde, weil es sind internationale Schauspieler wie Harvey Keitel und Toni Collette dabei. Und hier die De Palma. Wie heißt sie? Rosie De Palma. Ja. Erklär mir bitte, wer es ist. Ich habe nämlich nicht gegoogelt. Die ist scheinbar für irgendwas bekannt, ne? Das ist bestimmt doch irgendeine aus diesem De Palma-Clan, irgendwie Cousine oder echt? Schwester oder. Meinst du? Bestimmt. Das also, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist nämlich eine bekannte Person in irgendeiner Form, vielleicht als Schauspielerin oder so. Nee, das ist das Schauspielerin, also an die Nase könnte man sich erinnern, glaube ich. Nee, ich glaube nicht Filme, die ich gucke, deswegen. Vielleicht liegt es daran, oder vielleicht macht ihr auch Kabarettprogramme, oder ich habe keine Ahnung. Es kommen auf jeden Fall immer wieder konsequent Leute für diesen Film, also der kam nicht schlecht an. Michi wusste, wer es ist. Ich hätte Michi fragen sollen. Michi wusste, wer Rosie De Palma ist, und ich habe es nie nachgeforscht. Ich glaube, die ist für irgendwas bekannt, oder für diese Art von Film, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich erwartet, dass sie vielleicht sehr witzig ist, oder der Film witzig ist. Ich fand ihn sterbenslangweilig. Auch wieder ein Film, der teilweise eben einfach nur um reiche Menschen geht und ihre Probleme. Ja, in letzter Zeit kommen viele Inhalt solche Filme, wo es um reiche Menschen geht, die furchtbare Probleme haben. Ja, ich meine, wenn es irgendwie, wenn es halt irgendwie auf einem Level wäre, wo es fast schon bizarr ist oder eine Satire, so American Psycho-mäßig, weißt du, dann wäre das auch total cool. Aber die meinen es ernst, halt, ne? Eben, wenn sie es halt ernst haben, so, oh, die armen Leute, so ein bisschen Song to Song. Die armen, Song to Song, den konnte ich auch gar nicht bis zu Ende gucken. Eben, das war mir zu mega Collage. Der nee. Also seit war aber nicht dieses Jahr, oder? Doch, Song to Song. Ah, den muss man ja schon fast erwähnen. Bitte schieß los. Nee, ich meine nur, dass man den schon erwähnen muss, dass da darf man sich nicht zu viel erwarten. Weil nee. Also ich finde, seit Tree of Life Besetzung? Hat Malik echt nachgelassen. Also ist alles, ich habe nie so viel von ihm gesehen, deswegen habe ich da keine große Referenz. Also. Keine Ahnung. Ich habe nur Der schmale Grab mal gesehen, fand den schon schrecklich und der ist ja eigentlich einer seiner Klassiker. Also, keine Ahnung, in Tree of Life ist schon sehr viel Collage oder ich weiß nicht, wie man diese Technik nennt, die er macht, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber danach, also ich habe diesen Night of Cups mit Ben Affleck, glaube ich, oder nee, Christian Bale und Natalie Portman. Ja. Ich glaube, Collage ist nicht das richtige Wort. Nee, ne? Ich kenne jemanden, der hat eine Arbeit drüber geschrieben über Collage und ich glaube, Collage ist was anderes. Ja, aber dieses Wusch. Ich weiß, was du meinst. Voice-Over und. Ja. Montage, meine ich. Montage, ja, keine Ahnung. Also. Das auf jeden Fall seit Tree of Life ist es extrem viel schlimmer geworden und er macht eigentlich nur noch solche Filme und bei Song to Song, ja. Es hat halt keine Story halt, im Sinne. Ja, es ist halt das gleiche wie alle anderen Filme vorher, nur mit anderen Schauspielern. So. Schöne Bilder auf jeden Fall. Ja, das muss man sagen. Das ist das Krasse an diesem Film gewesen bei Song to Song. Die Besetzung ist einfach zum Niederknien. Also Michael Fassbender, Ryan Gosling, Natalie Portman und, gut, die eine ist jetzt nicht ganz mein Fall, Rooney Mara. Die sind einfach, ich finde die weird. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich finde creepy. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich finde irgendwas creepy an dieser Frau. Wenn irgendwann rauskommt, dass die Menschen umgebracht hat, denke ich, ja klar, Rooney Mara halt. Ne? Können das wäre ihre Schwester lieber. Wenn wir gerade bei Rooney Mara sind, dann müssen wir fast auch noch ein Franchise erwähnen, was auch dieses Jahr fortgeführt worden ist mit Alien Covenant. Oh. Rooney Mara war ja in Prometheus vorher. Ja. Und ich fand Covenant eigentlich ganz nett. Ich habe keinerlei Nostalgie für das mega, mega dumm, aber... Ich habe den ersten, diesen Kultfilm irgendwie viel zu spät gesehen. Ich glaube, vor 5 Jahren das erste Mal Alien geguckt. Ja, ich habe Prometheus vor Alien gesehen. Ja, ich auch. Was eh dann schon wahrscheinlich jeder Fan wird sagen, Alter, bist du Spaß? Mag sein, aber ich fand weder Prometheus, Prometheus sah mega geil aus, aber der Film war auch da schon, war so, wow, ist das wie so ein Programm von der Erde, dass man die dümmsten Menschen der Welt extra wegschickt von der Erde, damit die weg sind, weil das sind alles mega krass schlaue Doktoren. Und die sind so behindert dumm die ganze Zeit im Umgang mit den Aliens. Ja. Und das scheint ja bei den neuen noch schlimmer zu ja, sein. Ja, das ist ein Covenant, das Gleiche. Völlig schwachsinnig. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ich finde, sie hätten mehr also weiter in die Richtung gehen sollen, die sie mit Prometheus eingeschlagen haben. Mhm. Mit Covenant haben sie halt jetzt einfach einen weiteren Alien-Film gemacht. Also, ja, vor allem, es ist halt auch wieder Ridley Scott. Ne? Ja, ja, also es ist halt genauso wie Alien 1 oder Alien, ich mag Alien 2 nicht. Jeder sagt, Alien 2 ist besser als Alien 1, aber Alien 2 ist halt einfach... Das ist ein Actionfilm, ne? Ja, total. Also, halt ich verstehe das nicht. Nur weil da, also James Cameron, ach, also egal, er ist pionierhaft mit seinen Techniken, auf jeden Fall, das muss man ihm lassen. Und Titanic, einer der großartigsten Filme aller Zeiten. Aber in Alien 2, ja, keine Ahnung, er hat sich gedacht so, wie macht man eine Fortsetzung zu Alien? Wie wäre es mit Aliens? Und der Film heißt auch noch Aliens. Es sind einfach nur mehr Aliens. Dieses Mal mit Army-Leuten und Maschinengewehren und Flammenwerfern und Krach, Bumm, Peng und einem kleinen Kind, das da auch noch... Ich weiß nicht, also ich verstehe den Reiz an Alien 2 nicht. Ich glaube, viele finden ihn gut, weil er ganz anders ist als der erste. Weil er eben nicht... Es ist immer eine Fortsetzung, die nicht genau das gleiche wieder tut, sondern ja, aber er ist in eine völlig andere Richtung. Er ist ja nicht so anders. Im Grunde ist dieses, es ist eigentlich genau die gleiche Geschichte mit Klaustrophobie und... enge Gänge und irgendwo in den Kabeln versteckt sich ein Alien. Es ist genau die gleiche, also vom Setting her ist es genau das gleiche, nur dass es halt mehr Waffen gibt. Und was ich Alien Covenant mega gut zuschreibe, also wo ich sage, Hut ab und super gut, dass der Film gemacht wurde, weil deswegen hatte Ridley Scott nämlich keine Zeit, selber die Blade Runner-Fortsetzung zu machen und deswegen ist Blade Runner gut geworden. Ich bin großer Ridley Scott, ja nicht Gegner, ist ein starkes Wort, aber ich habe nicht einen einzigen Film von dem in meiner Sammlung. Und ja, Ridley Scott ist schon sehr von sich selbst überzeugt, finde ich. Also nie, und vielleicht, also da bin ich, glaube ich, wirklich einfach weg vom Mainstream an der Stelle, weil ich auch Gladiator nicht so feiere wie alle. Alle sagen, Gladiator ist ein guter Film. Nee, ich finde ihn relativ lame irgendwie. Habe ich nie gesehen. Ist einfach mega Standard und Alien fehlt mir, glaube ich, wirklich einfach den Moment, in dem ich den hätte gucken sollen. Also ich kann den Film angucken und merke schon, ah, okay, Ja, für seine Zeit war das wahrscheinlich ganz gut. Ich finde nur, der altert nicht so toll. Ich finde Alien heute das, nicht mehr so gruselig. Also das fand ich, also ich habe den auch erst vor 2 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Und ich habe den gesehen und dachte mir, wow, warum habe ich den nicht eher angeschaut? Der sieht ja immer noch total geil aus im Vergleich zu den Filmen, die jetzt laufen. Das sieht doch nicht mies, das meine ich. Also wow. Also, nur rein vom Feeling her. Also ich finde irgendwie, das Pacing ist komisch. Das ist irgendwie alles so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, die Leute wirken, also auch die Schauspieler, alles wirkt so ein bisschen arg steril und... Weiß nicht, vielleicht sind da meine Sehgewohnheiten von Horrorfilmen anders, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das müsste ein bisschen emotionaler zugehen. Und irgendwie finde ich das alles relativ gesittet und ruhig in dem Film, abgesehen von der Hauptfigur. Okay. Also, weiß nicht, das ist wahrscheinlich wirklich nur meine Wahrnehmung, weil es ist absoluter Kult. Und was gibt's noch von ihm? Eben, Blade Runner 1 habe ich auch nie so gefeiert wie alle anderen. Also Ridley Scott trifft scheinbar einfach nicht meinen Geschmack. Mhm. Und insofern bin ich jetzt super froh, dass er hatte keine Zeit für Blade Runner, weil er halt sich für Alien Covenant entschieden hat, das zu machen selber. Das war gut. Und ich finde es auch mega gut, weil da wurde wirklich mal viel Geld für was hergenommen, was du sonst, also Blade Runner ist leider gefloppt, deswegen weiß ich nicht, ob man noch einen Teil kriegt. Also in Hollywood-Standard ist er gefloppt. Ich glaube, er hat nur noch 600 Millionen Dollar eingespielt. Ich glaube, der holt das schon noch raus, genauso wie der erste Blade Runner dann mit DVD und Blu-ray-Verkäufen. Das wird schon. Aber die Frage ist, ob ein Studio trotzdem sagt, ja gut, komm, wir machen das nochmal und ihr macht jetzt noch 300 Millionen Dollar. Nochmal braucht man es ja nicht. Nee, eh nicht, aber es war halt im Gespräch, ob man diese Story noch weiterführt. Und also das Universum ist cool. Also das Blade Runner-Universum, da würde ich mir noch 5 Filme anschauen. Das ist einfach vom Look her und von was du alles machen kannst mit dem Konzept. Es ist ja sehr Ghost in the Shell nah, vielleicht mag ich es deswegen. Das stimmt. Sind sehr verwandt, die beiden Dinge. Ja. Aber ja, also mein bester Film, dann sage ich echt aus Prinzip Hell or High Water, weil La La Land wurde mehr als genug erwähnt. Und das ist so mein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr was, wo ihr sagt, das ist euer Highlight? Blade Runner war, glaube ich, mein Highlight dieses Jahr. Also mein Highlight war Split, aber empfehlen würde ich Ghost in the Shell. Das ist das, was man mal, wo man sagen kann, das ist dieses Jahr der Film. Wenn man sich einen Film aus dem Jahr anschaut, würde ich sagen, der. Okay, das Bild ist auch für mich, das ist auch ein echt, der ist auch richtig gut. Aber der lebt halt so stark von dieser Performance. Also schau dir den unbedingt an, weil. Ja, will ich unbedingt, glaube ich. James McAvoy, der ist immer gut, aber in dem Film, also auch diese du lachst gleichzeitig und gleichzeitig ist der Film aber auch irgendwo unheimlich und also richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, schlechte Sachen haben wir auch mehr als genug genannt. Also es gibt auch genug Sachen, die man vermeiden kann. Ich weiß nicht, ob euch noch was einfällt, was ihr mies fandet, was ich vergessen habe? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Es wurde alles gesagt. Genau, dann war es das auch vom Torfhofer Podcast für, ja, vorerst, vielleicht, weiß nicht, was das nächste ist, was anläuft, fällt mir jetzt nicht ein, aber ja, das war's mit dem Jahr 2017 und Downsizing läuft irgendwann an. Downsizing läuft demnächst. Coco, habt ihr den schon gesehen? Nee, der war auch letztes Jahr gewesen, oder? Ich sag's letztes Jahr. Ja. Und den hast du nicht erwähnt? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach so. Mist. Ja. Im nächsten Rückblick darfst du nicht. Nee. Scheiße. Wo war Welt raus, wird nicht mehr erwähnt. Aber wir können das mal ein bisschen ausweiten und sagen, Filme, die man 2018 gesehen hat oder so. Ja gut, ja, nee, ich würde eh gerne mal was machen, wo wir einfach über Sachen reden, die vielleicht Leute nicht kennen oder eigene Favoriten, die man mal besprechen möchte, weil es gibt auch Filme, die ich total feiere, die Leute vielleicht nicht kennen, aber die halt einfach 10 Jahre alt sind oder sowas. Mhm. Also, das möchte ich eigentlich schon länger mal machen, man müsste sich eigentlich nur auf was einigen, worüber man sprechen will. Und dann machen wir das gerne mal. Ja. Jetzt versuche ich es nochmal. Das war's vom Torfhofer Podcast. Danke an meine Gäste. Wir sehen uns dann in einem Jahr wieder und davor nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.